Doch, Stenker. Charmant ist der. Jürgen Stenker. Jürgen Charm Kuttner. Jürgen Stink Kuttner. JC Kuttner. JC. Kuttner, kann unser total toller Charm. Entertainer eigentlich reden? Eigentlich rechnen? Ja, rechnen. Na, rechnen haben wir nicht getestet. Let's break out the booze. Toll, oder? Hauen wir uns die Hucke voll, singt Saule PJ. Wo hast du denn da geguckt, um die Übersetzung zu finden? Im großen Pons. Hauen wir uns die Hucke voll? Steht da? Nee, steht da nicht. Was steht denn da? Da steht ja nicht Let's break out the booze. Da steht nur Buser, Säufer, Sufke. Ja, Let's break out the booze heißt irgendwie, lass uns den Suff rausholen. Irgendwie sowas, garantiert. Ja, naja, na, meint doch aber, hauen wir uns die Hucke voll. Mann, da ist du dir gleich noch sympathischer. PJ trinkt auch. Ach. Nee, das war schon klar. Also wenn man die sieht, dann weiß man, dass die trinkt. Echt? Hm, denk schon. Das wäre ja doch eine Verallgemeinerung. Wieso? Ja, du kannst doch Leute nicht nur nach ihrem Äußeren beurteilen. Klar kann ich Leute nur nach ihrem Äußeren her sympathisch finden. Ja, das schon. Naja, das war doch genau der Fall. Das ist praktisch dasselbe. Säufer und sympathisch finden gleich eins. Na, nicht grundsätzlich. Also ich bin ja froh, dass das Kind ja so eine rote Nase hat, PJ. Aber ansonsten... Naja, nun siehst du die ja auch nur auf Fotos. Ja, und meinst du, dass sie wieder die roten Nase wegretuschieren? Ja, da kann man doch eine Menge machen. Meinst du, dass sie eher so eigentlich im Grunde so voll so irische Säuferin ist? Ja? Nö. Vom Kartoffelschnapp auf ihr dunsener Bauch? Nö, was soll ich sagen? Nö. Nee, aber Augenringe kann er trotzdem Kuczynski übergeschminkt so, ne? sein. Hast du die schon mal getroffen in echt? Nee. Das ist ja einer meiner großen Träume, PJ Harvey, mal die Hand geben. Aber das ist doch blöde, wenn man die so mag, also wenn man eine Person so sehr verehrt, obwohl man sie nicht kennt, und dann trifft man die. Das kann doch nur sein. Kann nicht passieren. Ich könnte sie höchstens mal so kurz so an die Schulter, würde ich sie vielleicht fassen, und dann wäre ich glücklich und dann wird alles okay. Also da kann ich gar nicht enttäuscht werden. Aber würde das mich ist ja nicht mit Beispiel, dir unterhalten wollen. Naja, aber dann... Ja, ist natürlich eklig, an die Schulter fassen. Hasse ich ja auch. Vor ja, allen Dingen, auch wenn, man, eklig. Wenn die überhaupt nicht weiß, wer du bist. Naja, aber da bin ich jetzt auch irgendwie eine Geißel meines Phantoms. Ich weiß ja nicht. Ich würde nur im Nachhinein erzählen, dass ich es gemacht habe. Ich würde mich ja nicht trauen, ist doch das, klar. Das zum Beispiel, okay. Aber ich würde mehr denken, dass ich das gemacht haben könnte. Und dass jetzt die Situation bestand. Hattest du schon mal... Oder mal langsam tanzen mit ihr, würde ich vielleicht auch versuchen. Hattest du schon mal einen erotischen Traum mit PJ Harvey? Nee. Ist jetzt auch nicht gerade so ein erotisches Leitbild für mich. Naja, aber weil du sagst, ich würde ihr gerne mal an die Schulter fassen und ich würde gerne mal einen langsamen Tanz mit ihr machen, das hat ja doch auch mit Erotik zu tun. Das wäre eher so Forschnitt verhältnismäßig. Also es hätte auch keinen blöden Spruch von mir dazu gegeben, ich wollte nur wissen. Ja, nee, langsam tanzen finde ich. Nee, aber ist nicht so. Andererseits, ich vergesse ja meine Träume. Oh, vielleicht habe ich auch ein erotisches. Das Blöde, ne? Dass man die vergisst. Das ist so ärgerlich. Total ärgerlich. Ja. Ganz, ich habe völlig genialen Horrorfilm geträumt. Es war ganz finster. Also schon eine Weile her, aber an den kann ich mich echt erinnern. Erzähl mal. Und zwar habe ich geträumt, dass ich mit so einem Typ in der Kneipe sitze. Also ich sitze mit dem an so einem Tisch. Oh, jetzt hören die Psychologen zu und deuten meinen Traum. Obwohl, den Traum, der ist wirklich schwierig zu deuten, finde ich. Kinder, schreibt mit und die Interpretation könnt ihr dann an mich schicken. Ist wirklich, genau, könnt ihr an Jürgen schicken. Ist wirklich passiert. Und das Tolle ist ja, dass das kein Traum war, der mir wirklich Angst gemacht hat, sondern das gibt ja so Horrorträume, wo man dabei ist und die man dann auch genießen kann, weil man weiß, das ist jetzt irgendwie totaler Quatsch eigentlich und das steht von mir aus für irgendwas, aber man kann das dann genießen, also man kann sich dann, es kann dann spannend sein, das hat leider zu früh aufgehört, aber jedenfalls sitze ich an einem Tisch in einer vollen Kneipe und so ein ganz komischer Typ sitzt mir gegenüber, ich weiß nicht, wen der repräsentiert, jedenfalls legt er dann so seinen Arm auf den Tisch, also muss ich jetzt mal so zeigen, so mit dem Handrücken nach oben. Ja. Und ich halte seine Hand. Mit der Handfläche nach oben. Mit der Handfläche nach oben, meine ich ja. Ich halte seine Hand, also greif die so, ja, ich mach das mal vor, und greif sie eben nicht so an den Fingern, ich versuche das für die Radiohörer zu erklären, sondern greif sie eher so an der Handfläche, sodass mein Daumen auf seiner Ader am Arm zu liegen kommt, ja. Also auf der Hauptschlagader. Hauptschlagader? Ja, ja. Pulsader. Und halte die so und ich weiß nicht, warum ich seine Hand, seinen Arm halte. Jedenfalls unterhalten wir uns und er ist mir so ein bisschen eklig. Deswegen ist es halt doppelt komisch, dass ich seinen Arm halte. Und plötzlich merke ich unter meinem Daumen, den ich an seiner Pulsader habe, dass es so puckert. Oh, Aliens. Und das puckert und ich gucke dann so und lasse los und das ist halt total offen und spritzt alles los. War völlig hardcore, das war echt, aber irgendwie, also richtig spannend. Und dann ist halt völlig Panik in der Kneipe und alles durcheinander und dann bin ich aufgewacht. Und hab dann versucht, also man wacht ja dann so halb auf, so eher so, wird sich kurz darüber bewusst. Hab noch gedacht, ich muss das unbedingt aufschreiben, dachte aber, nee, das kann ich mir bestimmt merken. Und aber dann konnte ich auch nicht mehr weiter träumen. Das ist, glaube ich, so ein Hochzeitstraum. um die Hand anhalten. Ja. Und dann Menstruationsblut deutet jetzt auf wahrscheinlich irgendwelchen Kinderwünsche oder irgendwie sowas hin. Mhm. Oder richtig Vollkrieg in der Ehe. Kann natürlich auch sein. Mhm. Also schon mit Granatwerfern. So, das ist deine Interpretation. Mhm. Aber Hand anhalten ist, glaube ich, ziemlich eindeutig. Nee, es macht aber keinen Sinn, weil mir die Person ja eher unangenehm ist. Das würde also in dem Fall keinen Sinn machen. Ja, das ist eine Hochzeit aus Berechnung. Eine Horror-Hochzeit. Ja, eine Heirat aus Berechnung. Wegen dem Geld. Wegen Geld, weil die reich wegen ist Geld. Und ein Haus hat. Kenne eine Frau, nee, die reich ist und ein Haus hat? Ach so. Das ist ein, den mag ich aber nicht. Zukunftstraum, ja. Verstehe. Du magst die nicht? Und während sie ihre Periode hat, halt ich immer Hand an. Das ist ein bisschen gewagt. Ja, ich ja ein bisschen weit hergeholt. Was ist denn das jetzt? Was hat denn das zu bedeuten mit dem Blut da? Ah, Blut. Das ist natürlich auch Rotfarbe der Liebe. Rose. Blut. Na, aber es Blut, kommt ja drauf Blut, an, Blut. Nee, es kommt ja drauf an, wie man die Sachen erzählt. Also, ich habe nichts von Rot gesagt, zum Beispiel. Deswegen haut Rot nicht hin. Das kommt schon drauf an, wie ich das selber erzähle. Dann ist er adelig. Natürlich. Dann war es Blaut. Nein, natürlich war es Rot. Aber ich habe es nicht erwähnt. Das heißt, es war nicht wichtig für mich. Verstehst du? Ich habe das ja jetzt gerade aus dem Stand erzählt. Jetzt muss man noch mal gucken, was habe ich eigentlich gesagt? Also ich habe gesagt, Kneipe, der Typ eher unangenehm. Dann hast du Hauptschlagader gesagt. Ja, aber Hauptschlagader aus Versehen ist aber eigentlich eher ein Verkehrsbegriff. Da würde man sich ja jetzt drunter vorstellen, sagen wir mal, Kudamm. Zum Beispiel, das könnte also heißen, mit Kudamm wäre doch ein bisschen auch wieder weitergeholt. Eine blöde Kuh. Irgendwie so weit. Also nochmal so eine Wertung. Mann, bei dir auf der Couch macht sie gar nicht liegen. Ja, dich möchte ich nicht heiraten müssen, Johnny. Sie kalt auch nicht deine Hand, zumindest im Moment nicht. Hallo, wer ist denn da? Hallo. Ach, anstatt jetzt mal so ein Psycho eins anruft und dich erklären kann. Das kann man ja nicht nach so kurz, da müssten die mich jetzt noch was fragen. Nee, ach, die wollen doch alle bloß fette Knete dafür haben, das ist das Problem. Die rufen da nicht von, dann denken so nur, ach nee, 12 Pfennig, wo ich doch damit 500 Mark verdienen könnte, soll ich 12 Pfennig ausgeben, aber nicht mit mir. Hallo, wer ist denn da? Hallo? Soll ja doch verrückt werden. Hallo? Ich kann nur mal Conny grüßen. Mann, ey, sobald... Ist alles noch deine Sendung, Johnny? Sobald es 10 ist, rufen hier die Ideen an. Ist alles noch deine Sendung. Vor allen Dingen voll clever. Ich wollte mal Conny grüßen, aber selber den eigenen Namen nicht sagen. Na, super. Stimmt. Toll, hat voll Sinn gemacht. Ha, scheiße, ruf nochmal an. Ja, nochmal probieren und nochmal schnell sagen. Ich war übrigens Jacqueline oder weiß ich. Hallo, wer ist denn da? Ach, mach du mal hier mit deinen Hörern. Ja. Hörer, macht euch fertig, zieht euch schön an, stellt die Kerzen ins Fenster. Rollt den Gebetsteppich aus. Nicht Gebetsteppich, ist doch Quatsch. Das ist einfach. Neigt euren Körper gen Mekka. Nein, das ist Arbeiten in Richtung Kulturvollheit. Ach Gott. Ja, eine kulturvolle Sendung, die kulturvoll auch beantwortet wird vom Hörer, gehört wird. Aber du ziehst dich doch auch nicht speziell für deine Sendung an. Du ziehst ja nicht mal speziell an, wenn du ins Theater gehst. Natürlich zieht mich speziell für meine Sendung an. Du siehst aus wie immer. Ja, weil, naja, aber das ist es doch. Na, damit machst du es doch aber leicht. Nee, damit mache ich es mir nicht leicht, sondern damit versuche ich diesen im Rahmen von Festtäglichkeit alltäglichen Charakter dieser Sendung optisch zu repräsentieren. Und das ist doch aber was anderes, wenn du das jetzt auf meiner Ebene siehst, als auf der Ebene der Hörer. Ich finde das schön, dass du mit deinen Händen naja, weil ich mich jetzt überzeugen muss. Das machst du seit neuestem, ne, mit den Händen. Ich finde das aber ganz geil. Naja, im Radio schon weniger. Aber wenn ich dich jetzt hier so als Publikum habe, dann bin ich natürlich gerne bereit, mit meinen Händen zu arbeiten. Ich find das schön. Ja, das ist schade. Nee, ich finde das gut, dass du jetzt auch was mit deinen Händen machst. Kick mal, das müsste doch für Radio geben. Im Fernsehen ist doch, da redet einer und jetzt wird für die Stummen wird mit den Händen gemacht. Mhm. Und jetzt könnte ich doch hier im Radio... Für die Stummen. Für die Tauben. Jetzt könnte ich doch hier im Radio Gesten machen. Und die könnte dann jemand parallel noch dazu erzählen. Während ich rede und Gesten mache und der erzählt parallel dazu. Na, man könnte das am Radio, da gibt's ja jetzt diese, haben wir doch gehört, diese komischen Einblendungen unten in den neuen Radios und vielleicht könnte man dann alles, was du sagst, du müsstest hier so einen Stenotypisten haben. Stenotypisten? Ja. Ein Gestotypisten. Ach. Ja? Ja, nee. Wenn ihr meine Gesten? Ja, aber das kann ja nicht jeder, aber das kann doch nicht jeder lesen. Sondern da steht dann wirklich in ganz normaler deutscher Rechtschreibung, was du gerade sagst, ist natürlich schwierig beim Autofahren. Nee, das kann ja gesagt, das wird ja gesagt, aber gleichzeitig werden nebenbei noch parallel die Gesten beschrieben. Da brauchen wir aber ein großes Display. Na, das ist wie beschrieben. Jetzt verstehe ich das. Also einer sagt, ich hebe jetzt gerade meine rechte Hand. Und er hebt jetzt gerade seine rechte Hand und jetzt wird ausgestreckt und Zeigefinger zeigt er in eine Richtung, während die andere Hand sich zur Faust ballt und die rechte Hand wieder zurück über den spärlichen Haarwuchs streift. Wie eine Fußballreportage, verstehst du? Jürgen. Im Grunde braucht man einen Sportreporter. Aber Jürgen. Ja. Das nützt doch nichts. Warum nützt das? Macht die Sendung doch viel interessanter. Ja, aber die sind doch taub. Ist doch nicht für die Tauben, ist doch jetzt für die quasi vorm Radio sitzend technologisch Blinden. Die sehen doch jetzt nicht. Du wärst praktisch links und ich bin rechts. Ich würde richtig so Sendung machen und ganz normal reden und würde jetzt aber gleichzeitig... du redest viel zu langsam. Du musst richtig wie ein Radio-Fußballmoderator. Richtig, tack und der Ball rüber. Ja, aber wobei jetzt fehlt natürlich auch noch die Sprache für so bestimmte Gesten. Ja, das ist natürlich schwierig. Könnte man denn schon wahrscheinlich... Das jetzt so als eine Art Abseitsfalle meiner Gestik. Ja, und das ein kühner. Okay, erzähl nochmal. Ein kühner Pass. Ja, ich weiß ja nicht, was ich jetzt erzählt. Das sieht mir aus wie ein Angriff. Es kommt beide Hände nach oben. Und das ist eine Klage. Der Rufer in der Wüste steht da, hat beide Arme erhoben, appelliert an Gott. Dann mach ich gehe nach links und du gehst nach rechts. Dann mach doch mal Gestik. Jetzt, warte, ich mache jetzt Gestik. Du machst jetzt Gestik, ja. Und du musst reden und Gestik machen. Ich erzähle jetzt, dass ich gleich rausgehe und dass ich dann die Sendung an dich übergebe. Du kommst hier rüber, ich gehe dahin, vielleicht haben wir noch ein kurzes Gespräch. Was? Jetzt wandert die linke Hand über eine Stelle, die ich hier nicht näher beschreiben will, hoch zum Bauch, zur Brust, kratzt sich langsam am Hals. Die Wasserstandsmeldung. Ja, und erst der Song für dich. Das gibt's überhaupt ja nicht mehr. Ein Weihnachtssong für dich, für euch, für dich, für euch. Jetzt muss entscheiden, für mich oder für euch? Für dich und jeder darf sich angesprochen fühlen. Ich duze ja meine Hörer. Beck. Beck. Bei dem heißen die Weihnachtslieder nicht Little Drummer Boy, sondern Little Drum Machine Boy. Tschüss, viel Spaß. Tschüss. Sometimes this track's so poignant. Somebody please pass me some kind of ointment. put these rhymes together like a thief. Clear up your nose like a eucalyptus leaf. Dive inside so you don't even know what hit you. Next thing you know, you're 13 and get about minutes for the team. Ey, jetzt sind jetzt Kinder, hallo, Tag. Aber Begrüßung machen wir, glaube ich, nach Nachrichten. Macht jetzt wenig Sinn, sind aber irgendwie 6 Minuten bis zu Nachrichten. Hier waren noch eben so nette 3 Anrufer. Die hätte ich ja interessant gefunden. Hallo, Anrufer. Hallo. Hallo. Hallo. Rufst du jetzt noch bei Johnny an oder schon bei mir noch? Bei dir, würde ich sagen. Bist du sicher? Ja. Nee, ich meine intentionell jetzt. Ja. Was heißt denn intentionell? Intention heißt Absicht. Gut. Meinst quasi könnte man mit absichtsvoll übersetzen. Du rufst voller Absicht jetzt hier bei mir an. Ja, und da hatte ich einen Themenvorschlag zu machen. In der Hoffnung, Träume. Mit mir ein tolles Gespräch zu führen. Ich habe schon mal eine Träume-Sendung gemacht. Ah, schade. Ich hab's dann immer so Beißhemmungen. Aber vielleicht, oder vielleicht mache ich auch mal. Du solltest mir mal die Mondsendung vorschlagen. Kinder, ihr seid so leicht hinter das Licht zu führen. Das Publikum ist so vergesslich. Warum? Na, weil ich es vor einem halben Jahr mal angekündigt habe. Ganz penetrant immer wieder angekündigt. Ja, mach jetzt die Mondsendung. Nee, jetzt mache ich ja keine Mondsendung. Das heute Thema lautet ja quasi alternative Liste. Oh. Kannst du dir darunter was vorstellen? Nee. Nee? Also nicht das Thema lautet alternative Liste, sondern meine Absicht ist es, in der Sendung quasi eine alternative Liste zu erstellen. Wozu alternativ? Das ist eine gute Frage, siehst du? Da fängt es dann gleich an. Wozu alternativ? Ja. In Bezug aufs eigene Leben, kannst du dir darunter was vorstellen? Die alternative Liste nicht zu deinem Leben, sondern die alternative Liste deines Lebens. Oder eigentlich muss man korrekter sagen, die Alternativliste deines Lebens. Also was ich gerne gemacht hätte, anstelle dessen, was ich gemacht habe, oder wie? Das ist eine Möglichkeit. Die andere Frage ist ja, wie beschreibt man sein Leben? Ist es gewissermaßen so ein dürrer Ast, der einen Anfang hat und sich zum Ende hin, ist jetzt genau das falsche Wort, verjüngt, also je älter man wird? Oder ist es nicht, also eigentlich das eigene Leben so eine Art Ereignisbaum? Nur, dass man immer an bestimmten Punkten immer Entscheidungen trifft und das Leben dann genau in eine Richtung immer weitergeht. Ja, verstehst du das? Ja. Hast du das jetzt verstanden? Ich hoffe doch. Ja, ich meine, das ist ein hochkomplexer Gedanke. Ich bin mir selber da nicht so sicher, den verstanden zu haben. Ja, sicher bin ich mir da auch nicht, aber vielleicht können wir uns ja sukzessive diesem Thema nähern, ja. Ja. Naja, jetzt habe ich das Thema schon so ungefähr, glaube ich, erklärt. Hast du denn schon mal so richtig Alternativen in deinem Leben gehabt, wo du gemerkt hast, jetzt sind so 2 Möglichkeiten da. Und hast dich dann für die eine entschieden, weil du die andere gescheut hast und zu feige warst? Naja, ich denke, ich hätte vielleicht doch hin und wieder dem Leben einen anderen Stoß in die Richtung geben können. Vielleicht mutiger sein zur Entscheidung. Vielleicht Entscheidungen herausgeschoben oder so. Naja, das ist ja auch eine Form von Entscheidung. Aber standest du schon mal richtig so Buridans Esel-mäßig vor so 2 Heuhaufen und hast dich dann für den einen entschieden? Ja, kann ich jetzt nicht erinnern. Ja, das wäre natürlich eine wichtige Voraussetzung, wenn man hier anruft. Oh. Und sagt, ja, mein Leben hatte mehrere Alternativpunkte eigentlich. Ja, mein Lebensweg ist voller Gabelungen. Und ich hab mir aber immer gesagt, halte ich immer links, sonst findest du aus diesem Labyrinth nicht raus. Oder mehrere Entscheidungen. Das gilt auch für dich nicht so. Oh, fällt mir jetzt im spontan nicht ein. Muss ich nochmal drin überlegen und nochmal anrufen vielleicht. Ja, das ist schön. Dann sag ich ja gleich mal die Telefonnummer, oder? Ja. Soll ich die mal sagen? Na, dir muss ja, ich sie. Ja, brauch ich nicht machen. Ach so, ja, na, dir brauch ich's ja auch nicht sagen, sondern ich muss ja den anderen potenziellen Anrufern sagen, oder? Ja, aber manchmal lässt du das auf deinen Hörer machen und das finde ich nicht so schön. Wieso findest du das nicht so schön? Ist doch auch toll, wenn mal andere Menschen zur Sprache kommen, oder? Ist doch auf die Dauer langweilig, wenn ich hier immer. Ein Sekretärsjob, wo man Kaffee kocht. Ja. Wie bitte? So ein Sekretärsjob, die Kaffee kochen, ne? Das meinst du so Eck machen, oder? Ja, wenn du selber trinkst, so. Nee, ich finde einfach, dass so eine bestimmte Stimmenvielfalt im Radio schon immer ganz heilsam ist. Wobei ich natürlich auch gerne zugeben will, dass ich wahrscheinlich auch einer der tollsten Zahlenvorleser bin. Oder? Ja, besser, ja. Ja? 74, 81, 1, 1, 0. Oder ist das nicht toll? Wenn du jetzt ein junges Mädchen wärst, würdest du auch gleich hier anrufen, oder? Wie ja, bekloppt. Ich mal auch, ja. Ja? Da stündest du doch wahrscheinlich unter extremer elektrischer Spannung. Da würde ich wahrscheinlich gar nicht mehr zum Hören sagen können. Sie sind ja voll, die Leitungen sind gleich voll, ist toll. Die Telefonnummer hier lautet 71, 71 74, oh scheiße! 74, 81, 110. Aber jetzt kann man ja noch nicht anrufen, weil jetzt gleich die Nachrichten kommen. Also korrekterweise muss man leider sagen, das Fritz-Info. Was machen wir denn? Ach, dann spiele ich nochmal. Ach, eine tolle Musik, mein schönstes Liebeslied des, das schönste Liebeslied des Jahres, gerade auf CD erschienen. Von Max Müller. Max Müller, Max Müller, das ist der von Mutter. Und das, hören wir, das könnt ihr euch jetzt anhören, liebe junge Menschen, und dann kommen die Nachrichten und dann geht's langsam los mit der Sendung. Einverstanden? Einverstanden. Du bist einverstanden. Das ist sehr schön, tschüss. Tschüss. Ich muss mir noch ein Einverständnis holen, hallo? Ja, hallo. Bist du einverstanden? Ja, ich bin einverstanden. Danke, so funktioniert Demokratie. Haben wir jetzt hier wieder das Deutlichste demonstriert. Jetzt also, wie gesagt, Max Müller, sie ist aus Holland. Ja, und dann hören wir uns nach dem Fritz-Kurzinfo wieder. Ihr könnt euch schon alle auf Matthias Kerkhoff freuen, der jetzt wahrscheinlich mit sonorer Stimme und mit einer Brille, die ich mir vorhin kurz ausgeliehen habe, hier Nachrichten liest. Ah, oh. Matthias Kerkhoff, ah. Sie ist aus Holland und nicht aus Deutschland. Und sie spricht Holländisch und nicht Deutsch. Sie sagt nicht eins, sie sagt ein. Sie sagt nicht zwei, sondern sie sagt zwei. Sie ist groß und nicht klein. Sie ist blond und nicht schwarz, und sie aus Holland. Und nicht aus Taiwan, und sie spricht Holländisch und nicht Deutsch. Und ihre Bilder malt sie selbst und kauft sie nicht im Laden. Und sie ist schlau und nicht dumm, und sie weiß viel und nicht wenig, und sie ist aus Holland und nicht aus Norwegen, und sie spricht Holländisch und nicht Deutsch. Jetzt gleich 22 Uhr 31 und 55 Sekunden. Kurzinfo. Shuttle-Mission. Die US-Raumfähre Columbia ist am Abend von Cape Canaveral aus zu einem 16-tägigen Flug ins All gestartet. Unter den 5 Astronauten befindet sich der 61-jährige Stowe Musgrave, der zum 6. Mal an einem Weltraumflug teilnimmt. Die Columbia hat das deutsch-amerikanische Teleskop Astro-Spaß an Bord, mit dessen Hilfe neue und sterbende Sterne beobachtet werden sollen. Veto. Die Wiederwahl von UNO-Generalsekretär Boutros Ghali ist heute am Einspruch der USA gescheitert. Alle anderen 14 Staaten stimmten für eine zweite Amtszeit des 74-jährigen Ägypter. Die US-Regierung wirft Boutros Ghali vor, keine Initiativen zur Reform der UNO eingeleitet zu haben. Beobachter rechnen mit einer langwierigen Suche nach einem Kompromisskandidaten. Zweifel. Angesichts der Rückkehr hunderttausender Flüchtlinge nach Ruanda soll der geplante Militäreinsatz in Ost-Zaire überdacht werden. Die Teilnehmerstaaten der Mission sind für morgen zu einem Dringlichkeitstreffen nach New York einbestellt worden. Frankreich und Großbritannien halten am Einsatz einer Schutztruppe fest. Die USA wollen sich nur noch auf logistische und finanzielle Mittel beschränken. Vorstoß. Als erstes Bundesland will Schleswig-Holstein den Verkauf von Haschisch in Apotheken zulassen. Mit dem Modellversuch soll geprüft werden, inwieweit die Freigabe von Haschisch zu einer Trennung von harten und weichen Drogenmärkten führen kann. Sport. Mit Fußball. Im Achtelfinale des UEFA-Pokals verlor Schalke 04 beim FC Brügge mit 1:2 und der HSV unterlag bei AS Monaco mit 0:3. Wetter. In dieser Nacht gibt sich das Fritz-Radio-Land gering bewölkt bei Temperaturen zwischen 1 und minus 2 Grad, dabei örtlich Glättegefahr. Verkehr. Eine Meldung von der A9 zwischen Brück und Belitz in Richtung Berlin ist die Fahrbahn nach einem LKW-Brand gesperrt. Der Verkehr wird umgeleitet. A10 zwischen den Dreiecken Werder und Potsdam in beiden Richtungen wegen Bauarbeiten jeweils nur eine Spur. A13 zwischen Freiwalde und Duben in Richtung Dresden ist Freitagssperrung, ebenfalls einer Spur wegen Bauarbeiten. Das war wie von mir angekündigt ein Fritz-Kurzinfo mit Matthias Kerkhoff und das dauert genau 2 Minuten 10 Sekunden. The Crazy World of Fritz präsentiert Mayday live on Mars. Samstag, 14. Dezember in der Arena Berlin. Außerirdischer Party-Event mit den DJs. Westbam, Jeff Mills, Carcox, Marusha, CJ Bolland, Jesse Saunders, Swan UK und vielen anderen. Mayday, live on Mars. Mit intergalaktischen Live-Acts wie Earth Nation, Richard Marx, Genlock, Neo Hiroshima, Dutch Indian Federation und Members of Mars. Mayday, live on Mars. Samstag, 14. Dezember in der Arena Berlin. Und für alle, die nicht dabei sein können, live on Mars. Die Mayday Compilation auf 2 CDs. I know this sounds crazy. Oder als spacige Alternative live on Fritz. Die große Mayday-Übertragung von 20 bis 6 Uhr bei euch im Radio. Mayday, live on Mars. Aus dem Hyperraum geholt, in die Crazy World of Music gelenkt und zu euch gebeamt von Fritz. Oh, habt ihr die mir gehört? Ich hab voll aufs Promo gehustet, weil das Mikro schon offen war. Scheiße. Namens, liebe junge Menschen. Oh, yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Guten Tag. Guten Tag. Willkommen in Berlin. Guten Tag, Karin. Guten Tag, Hans. Guten Tag, Eva. Guten Tag, Peter. Guten Tag, Monika. Guten Tag, Rolf. Guten Tag. Wie geht es Ihnen? Danke, gut. Aber jetzt mal ganz ehrlich, ist das nicht ein warmherziger Empfang, den ich euch hier biete? Da lohnt es sich dann doch wahrscheinlich doch, sich ordentlich zurechtzumachen, den Kajalstift nochmal rauszuholen und die dunkelroten Lippenstift und die Jungs nochmal mit einem feuchten Kamm durchs Haar und einen ordentlichen Scheitel gezogen und die Kerze ins Fenster. Oder? Doch. Mann, Heidgar, das mit dem Thema jetzt. Oh, manchmal merke ich ja, dass ich so Themen klasse finde und die dann aber selber nicht beschreiben kann, nicht erklären kann. Und das ist natürlich ein eklatanter Mangel dieser Sendung und meiner Person. Ein Mangel, der immer wieder dazu führt, dass ich dann eigentlich mich verpflichtet sehe, zu schweigen. Und dann aber andererseits in so einem Pflichtkonflikt bin, weil ich ja gleichzeitig die Pflicht habe, zu reden. Auch an Stellen, an denen besser geschwiegen werden sollte. Und so stehe ich jetzt da, wie Herakles am Scheidewege. Habe zwei Möglichkeiten und muss mich für eine entscheiden. Entweder ehrenhaft, selbstbewusst, wissend, weise zu schweigen und sich dem Geschwätz dieser Welt zu entziehen. Oder aber quatschen. Was ein tolles Wort ist, quatschen. Und da mir das eine, das Schweigen nämlich, nur Achtung, Anerkennung, Ruhm einbringen würde und das andere quatschen, aber massenhaft Geld, habe ich mich entschlossen, ja dann doch zu reden. Nabend. Hey, warum müssen Sendungen so anfangen? Hallo. Hallo. Tag, wer bist denn du? Thomas. Tag, Thomas. Hallo, Kuttner. Warum sagst du so, jetzt beschreib doch mal, wie du Thomas gesagt hast. Wie? Naja, da irgendwie die Haltung. Nehmen wir mal an, du bist jetzt ein Theaterkritiker. Und du siehst jetzt einen Schauspieler vorne auf der Bühne, der genauso wie du eben Thomas sagt. Ja, und du musst das jetzt interpretieren und musst sagen, das war mit großer Werbe dahin gesprochen, das war voller Energie, das war sehr getragen, das in diesem Thomas war quasi so ein, wie soll man das nennen, blitzartig erhellte sich der Jammer dieser Welt, um sich so auf die Netzhaut einzubrennen und als Nachbild mindestens 10 Sekunden noch zu stehen. Irgendwie so müsstest du jetzt deinen Thomas beschreiben. Mein Gott, das ist aber schwer. Ja, das ist nicht leicht, Theaterkritiker zu sein. Oder sagen wir mal, große Kunst interpretieren zu können. Naja, gut. Das ist ja eine wirkliche Übersetzungsleistung. Und ist wahrscheinlich mindestens so schwer, wie, sagen wir mal jetzt, chinesische Gedichte ins Deutsche zu übertragen. Stimmt, weil die sind dann immer so kurz. Ja, nur so Ausdrucksformen, Stimmungen, zwischensprachlich, möchte ich, ohne dass ich jetzt eine Vorstellung davon hätte, was das bedeuten könnte, zwischensprachlich, möchte ich sagen, jetzt in eine doch klare, rationale, nüchterne, kalte Sprache zu übersetzen. Naja, versuchen wir es mal. Versuch es mal. Wie hast du jetzt Thomas gesagt? Naja, aufgeschlossen, freundlich und dir entgegen strahlend, lächelnd, klar. Oh, jetzt hast du es aber sehr nüchtern und sehr buchhalterisch beschrieben. Ich das nüchtern beschreiben. Naja, das war jetzt bloß die Pole zwischen wirklich großer, herzzerreißender, melodramatischer Kunst, wie du sie eben geboten hast, und jetzt eben die Beschreibung dieser Kunst. Und im Vergleich fällt es natürlich immer alles nüchtern, kalt, sachlich, hart aus. Ja, und trotzdem kann man, glaube ich, aber dann auch so eine Art Kritik, so eine Art Interpretationsleistung wieder selbst zur Kunst wenden, indem man eben versucht, blumige Formulierungen zu finden, Bilder zu entwerfen, die dem ungefähr entsprechen. Verstehst du, dass man es aus einer Kunst in eine andere Kunst übersetzt? Aus einer Kunst der Sprachlosigkeit, der reinen körperlich, stimmlich, habituellen Präsenz in die Kunst der Sprache. Wie gesagt, ist halt sehr, sehr schwer. Dann würde ich mal andere fragen, was die jetzt gehört haben, ja? Vielen Dank, Thomas, erstmal. Hallo? Hallo, hier ist Susanne. Susanne, hast du jetzt Thomas gehört? Ja. Hast du gehört, wie er Thomas gesagt hat? Ja, so richtig kläglich, Thomas. Kläglich? Ja, ja. Könntest du dich nicht versuchen, wenn das jetzt nehmen wir an, das wäre ein Theaterstück, ja? Das Stück heißt Thomas. Ja, und der einzige Satz, der einzige Text lautet eben Thomas. Aber eine Aufführung, die, sagen wir, ungefähr 1,5 Stunden dauert. Naja. Und du müsstest jetzt versuchen, also du müsstest dir diesen Thomas jetzt auf anderthalb Stunden gedehnt vorstellen und müsstest jetzt versuchen zu beschreiben, was da verhandelt wurde in diesem Theaterstück. Ja, wurde wahrscheinlich nichts Gutes verhandelt. Also wenn ich schon Thomas höre, hört sich so an, als ob es vielleicht so ziemlich stillstehend bleibt, das ganze Theaterstück, ne? Also er in die Langeweile übergeht und dass die Leute wahrscheinlich aus dem Publikum rausgehen und nicht wissen, was sie da gesehen haben. Meinst du eher so Beckett-mäßig eine Welt ohne Ausgang? Ja, ja, so ähnlich, ja. Ja? Zwei Leute, die in Mülltonnen wohnen. Ja, so oder so, ja. Ja, warten auf Thomas quasi. Und der nicht kommt irgendwie, ne? Ah. Ja, nicht schlecht. Wie heißen denn die beiden Schauspieler? Die in der Mülltonne wohnen, ja? Na, vielleicht Euripide und Aristoteles. Wer war der Erste? Euripidecke. Kannst du nochmal wiederholen? Euripidecke. Euripidecke? Und Aristoteles, na, den musst du ja kennen, weißt du? Griechischer Philosoph und so. Und Euripidecke müsste ich nicht kennen, meinst du? Nee, nee, die brauchst du nicht kennen, nee. Die? Ach, ist eine die? Ja, ja. Und warum? Geht nicht um vier Männer. Und Decke ist der Nachname? Nee, nee, gehört noch zum Vornamen. Euripidecke. Hm? Klingt ja ein bisschen komisch, klingt nicht so ganz griechisch. Naja, oder? Ist eher so ins Römische übergegangen, weißt du? Klingt ein bisschen eher nach so Kaffeefahrt, wo dann so Decken verkauft werden. Ach, die Heizdecken meinst du? Ja, sowas. Naja, ich rufe ja eigentlich an, weil ich hier meine Sorbisch-Bicker vorbereiten muss für die morgige anstehende Sorbisch-Arbeit, weißt du? Sorbisch? Rufst du etwa aus Rosebus an? Ach, Roschebus, ja. Roschebus heißt das? Ja, ja, auf Sorbisch, ja. Ach, bist du Sorbin? Nee, halb Sorbin. Halb Sorbin? Ja, ja. Und da bist du dann also nur das halbe Jahr zum Eiermalen verpflichtet? Nee, das verurteilt. Liegt mir gar nicht, weißt du, kurz? Eiermalen liegt dir überhaupt gar nicht? Nee, nee, ich kann Na, aber das ist doch aber sorbische Identität, bemalte Eier, oder? Nee, nee, nee, nee, das kann man nicht nur so sehen. Also es gehören auch sorbische Bräuche und Tänze dazu, ne? Naja, meine ich doch. Dann so Eier, der sorbische Eiertanz und... Nee, nee, das ist, ja, halt schon, ja, ja, ist schon richtig. Ja? Hast voll den Überblick, ne? Und das sorbische, braucht man ein Ei? Wie bitte? Nee. Aber du bemalt, hast du denn schon so Eier immer bemalt? Nee, nee, meine, also ich kann das nicht. Meine waren immer so Rabeneiermäßig, weißt du? Was heißt denn Rabeneiermäßig? Kuckuckseiermäßig? Also, dass man die zu bemalenden Eier in ein fremdes Nest legt. Nein, Rabeneiermäßig heißt auch eigentlich so ziemlich schlecht. Und meine Schwester, die konnte das immer prima. Die hat sogar die Eier verkauft, weißt du? Und naja. Ja. Und gibt es denn da so einen festen Formenkanon, was die Eiermalerei betrifft? Dass man immer sagt, also wenn eine Kornblume drauf ist, dann bedeutet das jetzt, sagen wir mal... Nee, das kannst du dir frei ausdenken. Liebe zur sorbischen Sprache. Ja, ja. Kann man sich frei ausdenken? Das kannst du dir ausdenken. Und da gibt es nicht so Musterbücher? Naja. Wie so in der, sagen wir mal, königlich-preußischen Porzellanmanufaktur? Nee, nee, so nicht. Nee? Und so Zwiebelmuster? Gibt es Zwiebelmuster für sorbische Eier? Nee, also es ist meist mit Punkten und Strichen und Blüten, aber die Professionellen, die machen das dann schon nach Vorlagen, ne? Ja. Ich bin ja nicht professionell. Nee, und warten, du hast dann da bloß ein bisschen rumgetuscht auf dem Ei. Naja, so kann man es sagen, ja. Aha. Ja, ja, dafür kann ich aber sorbische Lieder singen, wa? Ach so, und jetzt musst du, ja, sing doch mal ein sorbisches Lied. Ey, willst du hören? Ja, ja, na, wenn du jetzt nicht so singst, wie du es eben angekündigt hast, dann würde ich es gerne hören. Naja, gut, dann singe ich jetzt mal ein Lied, ja? Ja. 3, 4. Ja, se le jin, sa mus ma ka mu ho se. Sa chi a shet, sva ves kom mat ne re se. Be ve da sta, klin se pches se vo jo lu. Sa ro si tak se, pshik ne sa bit nu. Reicht, wa? Ja, klang ein bisschen wie eine nordkoreanische Revolutionshymne. Wovon wurde denn da gesungen eben? Na, das, die Sorben, die singen gern von Feste und Feiern und Yasse Legente heißt nun mal, schöner Tag heute und fröhlich alle beisammen. Müsstest du ja eigentlich kennen, müsst du? Region Potsdam müsste eigentlich in sorbischen Bräuche und Lieder kennen. Meinst du, ist schon relativ sorbisch überfremdet hier? Wie bitte? Ist schon, quasi sorbisch über, wie nennt man das da? Überbevölkert. Überfremdet, habe ich jetzt gesagt. Ich weiß ja nicht, ob das der richtige Begriff ist. Nee, meinst du, dass es hier in Potsdam so eine Art sorbische Kulturdiktat schon gibt? Das weiß ich nicht. Habe ich bisher selber noch nicht von gemerkt. Nee, aber ich kenne viele Leute, die von unserem Gymnasium in Potsdam studieren. Ob sie da die Kultur weiter verbreiten, das ist nur nicht. Übersetz mal Sprechfunk auf Sorbisch. Sprechen heißt Povidas und Punkt nehmen wir einfach Povidanje Funko. Povidanje Funko? Povidanje Funko. Also nee, oder nehmen klingt, wir mal. Klingt ja nicht so attraktiv jetzt, oder? Ja. Das ist doch aber, Sprechfunk ist doch cooler, so zweisilbig. Aber Povidanje ist schon richtig, aber Funkam müsste es dann heißen, weil Funk ist ja nicht Plural, wisst ihr? Gibt es ja auch die Grammatik speziell. Ja. Also bleiben wir bei Povidanje Funka. Und kannst du auch Computer ins Sorbisch übersetzen? Das bleibt so. Es ist halt ah, ja. so ja, verbreitet. Ach, na, das versaut ja dann aber doch ein bisschen die sorbische Sprache, oder? Ja, ja. Sag mal jetzt, ich setze auf Sorbisch, ich setze mich jetzt mal an den Computer. Also, ja, Seji. Na, Computer. Hey, das fällt ja hinten völlig das, runter. Ja, ja, das ist richtig blöd, so eine Fremdwörter dann ins Sorbische zu übersetzen. Aber unsere Sorbischlehrer, die machen das ja auch so, wenn sie zum Beispiel ein Wort nicht wissen, dann sagen sie zum Beispiel, nenn mir mal ein Fremdwort. Hm. Ich soll dir mal ein Fremdwort nehmen? Ja, ja, und dann zum Beispiel am Verb, ja, und dann setzen sie mal Ovasch dran. Zum Beispiel Deklinierowasch oder so, weißt du? Ach echt? Ja, ja. Ja, das ist ja, aber das hab ich ja früher immer im Russischunterricht versucht. Naja, also sind halt slawische Sprachen, ne? So, also die, ja, ja. Und die sind dann doch in etwa gleich und die Lehrer denken sich da bestimmt auch nichts weiter bei und hängen da einfach auf was dran, ne? Sag mal, ihr habt aber doch ein relativ lockeres Verhältnis jetzt zur sorbischen Identität. Wenn man sagen kann, also mal jetzt nimmt man einfach ein Wort und hängt so ein Asch hinten dran. Nee, das geht ja nicht bei allen, aber wo es dann den Lehrern und Schülern nicht einfällt, dann wird das halt einfach so gemacht. Ah ja. Ja, ne? So, da hätte ich doch mal eine Frage an dich, Kuttner. Aber ich habe ja überhaupt ja nicht mit sorbischer Kultur, kenne ich mich ja überhaupt nicht aus. Nee. Hojebusch. Ich wollte ja eigentlich... Wie heißt Cottbus? Sag mal nochmal. Alternativpunkten zu sprechen kommen. Ach so. Ach, ja. Du hast das Thema kapiert. Ja, ja, klar. Großartig. Ich bin ja nicht vom Mond, ne? Ach, das ist wahrscheinlich, setzt so Bilingualität ja dann doch intellektuelle Potenzial frei. Sodass du wahrscheinlich klüger bist als jemand, der einsprachig aufgewachsen ist. Das würde ich auf Kindheit. Also vielleicht nicht klüger, sondern intelligenter einfach. Nee. Doch, du scheinst mir relativ wendig im Kopf zu sein. Wieso? Naja, so, weil du irgendwie fit bist, voll da, zack, gleich mitreden kannst. Ach nee, das ist halt wahrscheinlich in meiner Sprachgewandtheit. Oh, nee. Also, ach, nur, dass es nach hinten zu immer in so ein irret Kichern umkippt. Wie bitte? Das kippt bei dir hinten zu immer oft in so ein irret Kichern. Ja, ja, das ist so. Ist das so eine sorbische Angewohnheit jetzt? Nee, eher, nee, oder das ist an meiner Person so dran. Weißt du? Ja. Da lachen sich auch immer alle krank, aber damit muss ich einfach leben können. Nee, das ist doch schön. Also mich freut's ja. Also mich verunsichert's ein bisschen, aber dadurch, dass wir nur telefonieren, kann ich das durchaus genießen. Ja, kannst du genießen, ja. Also, ich habe da so ein Problem. Ich habe ein versautes Wochenende. Und zwar wollte meine Schwester, sollte ich nach Potsdam kommen, weißt du? Ja, ja, ja. Und da wurde an ihrer Uni ein katalanisches Wochenende angeboten. Ich weiß nicht, ob dir was sagt, katalanische Sprache? Bestimmt nicht. Ja, ist aber hat mit dem Sorbischen wahrscheinlich extrem wenig zu tun. Nee, liegt unmittelbar zusammen, weil Katalanisch ist auch fast ausgestorben sozusagen. Ja, ditte, aber ja, als Franco verboten. Ja, aber man kann sich doch als Sorbe mit dem Katalan kaum verständigen, oder? Also wenn jetzt nur nicht, Katalanisch und Sorbisch zur Verfügung steht. Da kann man sich höchstens tief in die Augen schauen und dann sagen wir mal streicheln, küssen, so Sachen machen, oder? Ja, kannst du machen. Ja, na, ich nicht. Ich bin weder Katalane noch Sorbe. Alles beides nicht, wahrscheinlich. Ja, und da wollte ich dich mal fragen, wie sieht's denn aus mit den Fritz-Partykarten, ne? Kannst du die mal springen lassen für einen Halbsorben und Halbkatalan? Ich hab ja selber nicht mal inne. Oh, das ist aber traurig. Ich komme überhaupt ja nicht rein, zum Beispiel. Ich werde das alles vom Radio aus verfolgen. Ich werde mir das anhören. Das ist aber sehr traurig. Würdest du überhaupt im Radio übertragen? Das weiß ich nicht, ich bin ja sowieso nicht... Na, stell mir vor, wird nicht im Radio übertragen, dann krieg ich ja nichts mit. Ja, dann siehst du echt aus. Ah, das ist voll ärgerlich, oder? Ja, ja. Das ist blöde. Aber das ist dein Problem letztendlich. Siehst du. Ich muss dann dastehen halt in Potsdam. Steh ich im Grunde auch ein bisschen draußen, wie sonst das sorbische Volk nur. Das verbindet uns jetzt. Die Katalanen, mich und dich. Ja, ja. Steht ist schön, sind wir schon zu dritt. Ja, ja. Susanna, kann ich dir leider nicht helfen. Das ist sehr schade. Ja, finde ich auch. Vor allen Dingen habe ich heute das erste Mal angerufen, weißt du? Ah. Das ist so so Mist. Ah, so ein Ärger aber auch. Kann man Kuttner eigentlich ins Sorbische übersetzen? Nee, wa? Nee, Kuttner. Doch. Was heißt doch? Ich könnte jetzt zum Beispiel zu dir Knies Kuttner sagen. Das heißt Herr Kuttner. Knies? Kuttner. Aber ja, Kuttner halt verstanden. Aber das erste heißt Knies? Knies, als Herr. Knies oder Knies? Knies. Knies. Ja, ja. Wie Hildegard Knef, nur mit S hinten. Nee, mit Z wurde es geschrieben und mit It. Aber das wurde jetzt kompliziert. Was ist ein Ips? It mit E und ein Häkchen drüber. Das ja. Muss jetzt nicht auseinanderhalten können. Ne? Knies, doch, klar kann ich das auseinanderhalten. Ach so. Ja, und bei den Frauen ist es zum Beispiel ganz anders. Ach, erzähl ich mal, wie bei den Frauen ist das ja voll interessant. Ich heiße zum Beispiel Knezhna Chamelitz. Mann, ist aber auch ein schwieriges Schicksal. Ja, also ich sag dir, aber es macht irgendwie Spaß, ja. Ja. Bloß wenn die Was, Lehrer... Macht Spaß, Knezhna Chamelitz zu heißen? Ja. Ja? Ja. Diese, kannst du mal jetzt beschreiben, worin der unmittelbare Spaß besteht? Na, wenn man so Knezhna Chamelitz? Schammelitz, Knezhna. Wisst ihr, ich heiße richtig eigentlich Schammel. Ja. Aber das wird im Sorbischen, die zum Beispiel eine weiche Endung haben. Kriegen die immer den Itz hinten ran? Nee, die kriegen Ova dran. Zum Ach so. Beispiel Kneni Winklerova. Aber warum heißt du nicht Schammelova? Nee, weil das geht nicht. Und die, ich bin ja sowieso noch froh. Und ey, Susanna, stell dir mal vor, wir heiraten. Oh ja, das wäre ganz kompliziert. Das wäre toll. Naja, Oder? Ja. Ach sag mal, da hast du jetzt bloß die ganzen bürokratischen Hürden vor Augen. Und das, was jetzt, sagen wir mal, an unmittelbarer menschlicher Wärme dir entgegenkäme, daran denkst du ja nicht? Doch, daran denke ich auch, aber... Du denkst jetzt bloß an das Uffi-Boot und wie wir dann mit Kähnen durch den Spreewald starken zur Kirche? Das wäre sehr nett, ja. Das wäre toll, oder? Vor allen Dingen finde ich sehr schön, dass du so mitdenkst, weißt du? Anderen Leuten interessiert es gar nicht. Ja. So. Und ja. Dann werden uns Brot und Gürkchen gereicht, als Zeichen der, wie heißt denn das? Gastfreundschaft. Gastfreundschaft, nee, eigentlich mit Brot und Salz, weißt du? Was heißt denn Ja auf Sorbisch? Ja. Ja, na, dann kann ich ja noch ein bisschen Sorbisch. Also zum Heiraten reicht, dann können wir heiraten, super. Super. Und dann würdest du dann Knezhna Kuttnerova heißen? Ja, nee, und, da würde und ich ja nicht mit Itz heißen, ich bin ja schon Frau dann. Gibt's ja noch einen Unterschied zwischen Frau und Fräulein, weißt du? Ach, im Sorbischen ist Fräulein noch üblich, ja? Ich bin noch nicht verheiratet. Also ja, na trotzdem, ich habe neulich eine halbwegs erwachsene Frau als Fräulein angesprochen und hätte also mir sah mich gleich also na, fast einer feministischen Tracht Prügel ausgesetzt. Na, da hast du wahrscheinlich die falsche erwischt. Das in Sorben dann doch die Welt noch in Ordnung. Naja, halbwegs, ja. Halbwegs in Ordnung. Ja, man feiert ja auch immer tüchtig, weißt du? Ja, und da kann man noch Fräulein sagen. Ja, da kannst du noch Fräulein sagen. Zu einer unverheirateten Frau. Naja, nee. Gibt's eigentlich so einen sorbischen Feminismus? Ja, natürlich. Feminismus, ja klar. Ja? Ja, klar. Und gibt's auch sorbischen Hausbesetzer im Spreewald? Also die so einzeln... Wie heißen denn so eine kleine Inselchen im Spreewald? Wie heißt denn da so eine Insel? Das kann ich dir mal nicht sagen. Inselbesetzer, sorbische Inselbesetzer? Sowas gibt's doch gar nicht. Wieso denn nicht? Im Sorbischen gibt's keine Hausbesetzer und Insel. Und gibt's im Spreewald zum Beispiel autonome 1. Mai-Demos? Dass sie da mit Kähnen langstarken und mit Megafon Losungen schreien und die Polizei starkt hinterher? Mit Wasserwerfern, toll, mit Wasserwerfern im Spreewald. Haben ja, die eigentlich Wasserwerfer ja bei euch? Andere Gruppierungen sein, das können keine Sorben sein. Die Sorben sind eigentlich immer recht friedlich, weißt du? Da gibt's naja, aber ach na, das kannst du aber, wenn die feiern. Nein. Eine Feier, ohne dass jetzt, sagen wir mal, dass man jetzt mit Rudern auf sich eindrischt, ist doch keine ordentliche sorbische Feier im Spreewald, hä? Wo lebst denn du, hä? Naja. Die Sorben gehen nach dem Fest glücklich und zufrieden nach Hause. Ach na, das sind aber keine schönen Feste. Naja, wenn du... Ach Mann, dann kann man ja gleich zu Hause bleiben und Eier bemalen. Dann müssen wir doch nicht rausgehen. Na, das kann ich doch nicht. Naja, siehst du. Deswegen muss ich... Naja, und darum nimmt man klar, mit dem Kahn fährt man dann hin zur Feierstätte. Ja, ja. Das Ruder nimmt man, wie gesagt, mit. Nee, das lässt man drinnen, du. Nee. Doch. Ach, das musst du mal einführen. Nee, das will ich nicht. Aber ist doch toll, eine Prügelei, wo Leute so mit 5 Meter langen Rudern versuchen, aufeinander einzuschlagen und immer dann daneben hauen. So fliegenklatschenmäßig quasi. Also das würde ich nicht befürworten. Doch, das sieht doch aus wie Monty Python. Mm. Fände ich gut. Nee, ich nicht so. Aber wenn wenn ihr in Sorben mal jetzt so eine Ruderfeier macht, dann könntet ihr mir mal Bescheid sagen. Ja, ja, vielleicht wird es ja in den nächsten Jahrhunderten oder so, weißt du? Ach, in den nächsten Jahrhunderten. Also ich glaube nicht, dass da irgendeine Änderung ist. Keine autonomen 1. Mai-Demos im Spreewald. Da bin ich ein bisschen enttäuscht. Ja, wenn das jetzt die Kreuzberger Fraktion oder die Friedrichshainer Fraktion mitgehört hat, dann habt ihr aber nächstes Mal viel Spaß zum 1. Mai. So, da kriege ich mal. Ja, dann sitzen die da mit so kleinen Faltboden und schreien antikapitalistische Losungen. Dass es so über die Kanäle hinschallt und von den hochstehenden Buchen zurückgeworfen wird. Du hast Vorstellungen, die sind so unrealistisch. Hat die sorbische Polizei, haben die andere Uniformen? Du, das gibt gar keine sorbische Polizei. Gibt ja keine, ach, da ist dann so deutsches Besatzerregime quasi. Deutsche Polizisten, schnurrbärtig, des Sorbischen nicht mächtig. Ja, genau. Ist so eine Frechheit, oder? Können sie noch sorbisch lesen, aber das war's dann auch schon. Ja. Aber dann kann man ja mal sagen, nichts verstehen, tut mir leid. Mm. Und die einfach stehen lassen. Mm. Fahren die Streife im Spreewald? Gibt's da? Also du, ich wohne nicht direkt im Spreewald, irgendwo in der Spreewaldhütte. Weißt du? Warum denn nicht? Bist du ins Exil gegangen? Wie bitte? Bist du ins Exil gegangen? Nee, naja, kann man fast so sagen, weil... Na, siehst du? Ich muss doch schnell zur Schule kommen und die Schule ist halt in Cottbus, da wohne ich jetzt auch in Cottbus. Ach so. Weißt du, und da jeden Tag hinrudern wäre natürlich auch voll nervend. Ja. Ja. Ach, und da musst du jetzt aber Sorbisch lernen wie eine Fremdsprache. Ja klar, bis zur 13. Und musst du das lernen oder machst du das freiwillig? Eher freiwillig, weil ich bin schon von Kindheit eigentlich angewohnt. Ja. Ich habe seit der 1. Klasse gelernt, aber kann ziemlich wenig. Sprechen deine Eltern Sorbisch? Nee, meine Mutter ist halt im Chor und singt ab und zu sorbische Lieder, weißt du? Warum lernst du jetzt Sorbisch, dass es nicht ausstirbt, diese schöne slawische Sprache? Naja, als ich dorthin gekommen bin in der 7. Klasse, hatte ich immer diese Vorstellung gehabt, beziehungsweise das Ziel, bloß langsam ist es mir so egal, weißt du? Es gibt auch bei den Sorben jetzt so ein Jahr so, wie soll man das sagen, so Unterschiede und Aggression und sowas. Zum Beispiel kam letzten Sorbischlehrer zu mir an und meinte, du, weh doch Sorbisch ab, weißt du? Und da dachte ich schon, oh Gott, wenn's... Ach, weil der zu faul ist zu unterrichten, oder? Nee, das... Oder weil er auch nicht Sorbisch kann? Nee, das war jetzt ein anderes Problem. Aber weißt du, wenn schon einer so zu dir kommt, dann denkst du, naja, Nuss ist ziemlich weit, oder? Ja. Naja, kann man nichts machen. Gut. Also ein Sorbistikstudium möchte ich nicht anfangen, nur mal kurz zur Information. Ne? Ein Sorbistik, das gibt es ein Sorbistikstudium. Nee, Sorabistik. Sorabistik. Ja, ja. Gut. Also bist du jetzt informiert über die Sorben, ja? Bin ich jetzt voll informiert und wir haben, glaube ich, auf eine ganz charmante, unterhaltsame Art und Weise auch die Hörerschaft jetzt informiert. Die hat jetzt, glaube ich, eine relativ klare Vorstellung von sorbischen Bräuchen. Hast du auch so eine Spreewaldtrachten? Ja, ich habe eine Tracht zu Hause. Lustig, wa? Nee, bei Tracht denke ich immer an Trachtprügel, ist doch klar. Darum hättest du schon so Sorbentracht sagen müssen. Ja, so richtig Spreewaldtracht, ja. Wie heißt die jetzt Spreewaldtracht? Na, also der Niederlausitz. Es gibt ja verschiedene Trachten, zum Beispiel der Oberlausitz im Bautzen und sowas. Ja, ja. Und wir sind nur halt in der... Ach, im Bautzen ist dann eher so gestreift, oder? Oh. Gestreift? Mann, nee, das war jetzt ein Witz für alte Männer... Für alte Männer aus dem Widerstand. Ach, naja, alles klar, Bautzen, ne? Mm. Nee, war jetzt wieder eine falsche Vorstellung von dir. Also, Kutner, du bist irgendwie nicht richtig informiert, ne? Muss ich da mal jetzt so klarstellen. Wieso denn? Du musstest überlegen, was denn, als ich Bautzen gesagt habe. Ich nicht. Naja, das hat ja aus nicht mir ist es rausgeschossen wie aus einer Werterspistole. Naja. Wie heißt denn so eine Tracht auf Sorbisch? Überlege, jetzt fällt mir überhaupt nicht mehr ein. Du, wenn ich jetzt das Wörterbuch hole, dann dauert es jetzt... Mann, Susanna, ey, die sorbische Sache. Ach, oh, scheiße. Also mir ist alles weggefahren, Entschuldigung. Gibt es so eine schicke sorbische Fahne? Ja, blau, weiß und rot. Blau, weiß und rot? Ja. Ist ja wie die französische, oder? Nein, die Farben sind ein bisschen anders verteilt, weißt du? Ah ja. Gut. Also ich kann dir jetzt nochmal Tschüss sagen auf Sorbisch. Ja? Also nach Tschüss, wie sehen wir Knees Kutner? Ah ja, Schützem Dobre Viazor. Super. Susanna, ich hab sowieso beschlossen und das trifft sich jetzt wie Faust und Auge. Ja? Ja. So, du hoffst jetzt wahrscheinlich, dass ich den Heiratsantrag nochmal wiederhole, oder? Den was? Den Heiratsantrag. Ich bin eigentlich schon vergeben, du. Ach, du bist schon vergeben? Das ist es ja. An so einen sorbischen Kahnfahrer? Nee, nee. Nee? Nee, nee. Was denn dann? An einen Potsdamer Busfahrer? Nee, auch nicht, aber das errät sie jetzt eh nicht mehr, weißt du? Was denn? Ein Manta-Fahrer? Nee, einen armen Student hab ich. Ach Gott, ein armer Student, ja super. Was studiert er denn, der arme Student? Der Bettelstudent. Bauingenieur, du. Oh Mann. Der wird aber bestimmt mal reich, wisst ihr, da geht's mir bestimmt um. Meinst du, der wird reich? Ja, Quatsch. Ja, ich hoffe es mal. Naja, aber wenn da die Liebe ins kleine sorbische Herzchen gefallen ist, dann will ich sie da jetzt auch nicht rausreißen. Das ist nett, das ist echt. Nee, ich habe nämlich aber jetzt hier eine tolle Platte mitgebracht und habe gedacht, der Zustand der deutschen Sprache ist doch katastrophal. Was die sorbische betrifft, kann ich es nicht sagen. Aber ja, was so die normale... Die Rechtschreibreform wurde auch schon eingeführt. Zum Beispiel das It anstelle das It I einsetzen, weißt du? Ach, so eine alles sorbische Tradition verachtende sorbische Rechtschreibreform findet da auch statt? Naja, aber nicht ganz so krass wie im Deutschen, aber gewisse Veränderungen gibt's schon, weißt du? Sag mal, kopieren denn so sorbische Politiker hemmungslos alles, was deutsche Politiker ihnen vorverunsinnen? Nicht alles. Warte, nicht? Naja, zum Beispiel die deutsche Rechtschreibreform, die jetzt 98 in Kraft treten soll, die wird, denke ich mal, nicht so in Sorbische überführt werden, ne? Ja, aber eine Rechtschreibreform muss der Sorbe auch machen, wenn der Deutsche das macht. Meinst du? Naja, hast du doch eben gesagt. Na, ich meine doch nur kleine Veränderungen. Hab ich dir doch gesagt am Beispiel. Nur kleine Veränderungen. Ja, ach, Susanna, du bist aber zu liebreizend. Ich? Ja, ich komme mir fast vor, wie so, sagen wir mal, wie ein junger Bauingenieursstudentenarmer. Ja, kannst du dir aber vorstellen. Ja, kannst du, merkt man doch, wie ich hier aufblühe hinter dem Mikrofon, oder? Ja, klar, ich kann es mir vorstellen, ja. Gut. Also ich habe heute schon eine Tasse Glühwein getrunken. So, Susanna, lass mich bitte weiter noch den Zustand der deutschen Sprache beklagen. Ja, was willst du denn noch? Klag, klag, klag, klag. Ich will auf was ganz Bestimmtes heraus. Ich habe nämlich hier jetzt so ein kleines Schallplattenset mitgebracht. Das heißt Deutsch für Ausländer. Und damit meine ich jetzt aber nicht die Sorben, sondern meine hier meine deutschen Mitbürger, die jetzt hier am Radio sitzen und immer wieder dazu neigen, ins Telefonhörermikrofon zu stammeln, Sätze nicht zu Ende zu kriegen, falsch zu betonen, falsche Kommas zu setzen und einen Satz zum Beispiel überhaupt nicht zu enden zum Beispiel. Ja, so eine Sache. Und das ist doch schlimm, oder? Und darum denke ich, dass ich jetzt über die nächsten 2 Jahre hin Sendung für Sendung werden wir uns jetzt hier Deutsch für Ausländer jeweils eine Lektion anhören. Einpauken, meinst du? Einpauken. Und das fängt jetzt heute ganz harmlos an. Ja, und endet dann später in einer Katastrophe, ne? Na, ich weiß es nicht. Ich meine, du bist ja doch, glaube ich, relativ eloquent und des Deutschen mächtig und sicher. Eigentlich schon, ja. Ja, aber andere nicht. Und für die würde ich jetzt gerne die Lektion 1 spielen. Die haben wir vorhin schon ansatzweise als Begrüßung gehört. Susanna, ich danke dir sehr für deinen Anruf. Bitteschön. Ciao-i. Nicht Ciao-i ist... Nee. Ach, naja, gut, jetzt ist nicht mehr zu korrigieren. Tschüss, Susanna. Liebe deutsche Ausländer, die ihr sprachunmächtig... gibt's hier noch irgendwas Schickes vorzulesen? Deutsch auf Sprechplatten für Ausländer? Nee, hier steht eigentlich nichts. Außer die Sprecher könnte man vielleicht vorlesen. Marit Donnerhack, Deutscher Demokratischer Rundfunk Berlin. Ingeborg Mitschinski, nur Berlin. Ruth Peter, Deutscher Demokratischer Rundfunk Berlin. Klaus Feldmann, den kennt man, Deutscher Fernsehfunk Berlin. Werner Höhne, Deutscher Demokratischer Rundfunk Berlin. Hans-Dieter Lange, Deutscher Fernsehfunk Berlin. Hört schön zu, Kinder, schreibt mit und lernt. Hans und Karin wohnen in Berlin. Wir kennen Hans und Karin. Wir besuchen Hans und Karin. Guten Tag. Guten Tag. Willkommen in Berlin. Guten Tag, Karin. Guten Tag, Hans. Guten Tag, Eva. Guten Tag, Peter. Guten Tag, Monika. Guten Tag, Rolf. Guten Tag. Wie geht es Ihnen? Danke, gut. Ihnen, wie, wir, Berlin. In. Eva, Peter gehen. Es kennen. Danke. Wohnen. Besuchen. Peter. Tag, Karin. Hans, danke. Wohnen, Monika. Rolf, willkommen. Gut besuchen. Und? Wir kaufen Papier. I remember when I was a little girl, our house caught on fire. I'll never forget the look on my father's face as he gathered me up in his arms and raced to the burning building out on the pavement. And I stood there, shivering in my pajamas, and watched the whole world go up in flames. And when it was all over, I said to myself, is that all there is to a fire? Is that all there is? Is that all there is? If that's all there is, my friends, then let's keep dancing. Let's break out the booze and have a ball. If that's all there is. And when I was 12 years old, my daddy took me to the circus, the greatest show on earth. There were clowns and elephants and dancing bears, and a beautiful lady in pink tights flew high above our heads. And as I sat there watching, I had the feeling that something was missing. I don't know what, but when it was all over, I said to myself, is that all there is to the circus? Is that all there is? Is that all there is? If that's all there is, my friends, then let's keep dancing. Let's break out the booze. If that's all there is. And then I fell in love with the most wonderful boy in the world. We'd take long walks down by the river, or just sit for hours gazing into each other's eyes. We were so very much in love. And then one day, he went away, and I thought I'd die, but I didn't. And when I didn't, I said to myself, is that all there is to love? Is that all there is? Is that all there is? If that's all there is. I know what you must be saying to yourselves. If that's the way she feels about it, why doesn't she just end it all? Oh no, not me. I'm not ready for that final disappointment. 'Cause I know, just as well as I'm standing here talking to you, that when that final moment comes and I'm breathing my last breath, I'll be saying to myself, is that all there is? Is that all there is? If that's all there is, my friends, then let's keep dancing. Let's break out the booze and have a ball. If that's all. Es geht los, meine Damen und Herren. Machen Sie sich auf allerhand gefasst. Guten Abend, meine Damen und Herren. Guten Abend, meine Damen und Herren. Meine Damen und Herren, guten Abend. Guten Abend, meine Damen und Herren. Wenn Sie glauben, die Stimme zu erkennen oder erkannt zu haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, so wenden Sie sich bitte an die Telefonnummer. Vorwahl 0331 für Potsdam 74 81 110. Guten Abend, meine Damen und Herren. Reicht euch die Hände. Ist auch der Hunger noch so groß? Reicht euch die Hände, lasst nicht los. Denn keiner fängt alleine an, weil's ihm dann gar nicht schmecken kann. Guten Appetit! Na, da merkt man doch, dass es eine Sendung ist, die eigentlich einen Anspruch hat, Menschen zu verbinden, oder? Reicht euch die Hände. Tach, wer bist denn du? Reich mir deine Hand, mein Liebes. Hallo? Ah, ist ein Handloser. Scheiße, hallo? Dritte Mal Scheiße gesagt, jetzt vierte Mal. Hallo? Immer aber quasi strukturell, immer Meter-Scheiße gesagt. Das war jetzt Meter-Meter-Scheiße. Dreimal richtig und immer Meter und immer Meter-Meter. Hallo, wer bist denn du? Ja, hallo, ich bin der André. Tag, André. Ja. Hast du eine Vorstellung, warum du jetzt hier anrufst? Hast du eine Vorstellung vom Thema? Ist dir die Sendung überhaupt ein Begriff? Weißt du, worum es hier geht? Ja, es geht um Ereignisse. Um worum? Na, um Lebensentscheidungen. Nicht um Lebensentscheidungen. Das geht darum, eine alternative Liste des eigenen Lebens zu erstellen. Und bisher ging es aber nur eine halbe Stunde ums Sorbenland. Hast du denn ein spezifisches Verhältnis zu Sorbien? Eigentlich weniger. Also ich komme zwar aus der Region, aber... Von wo kommst denn du? Na, Cottbus ist mir ein Begriff, aber ich komme aus Fischwasser. Aus Fischwasser? Ja. Steht da der Ortsname da auch in Sorbisch dann am Ortseingang? Ja? Nee, das ist nicht so. Warum also, denn nicht? Dann ist es aber nicht sorbisches Kernland. Nein, auf gar keinen Fall. Aber kannst du Cottbus ins Sorbisch übersetzen? Oh je. Nee, also ich habe bei Sorbisch keine. Rojebus. Haha. Du hast jetzt hier mit einem Multilinguisten zu tun. Ah ja. Nee, also. Sagt dir der Begriff Multilingualität was? Weniger. Na, ich habe den jetzt auch, glaube ich, ein bisschen ausgedacht. So halb ausgedacht, halb stimmt da. Aber so ist es oft in dieser Sendung. Man weiß auch gar nicht genau, wer die moderiert. Ja, doch. Was heißt denn ja, doch? Wer moderiert denn die? Bist du dir sicher? Hast du eine Vorstellung von dem? Kennst du dessen Leben? Kennst du seine Leiden und seine Leistungen? Nein. Seine Größe, seine Haarfarbe? Nein. Seine Vorlieben, das, was er hasst? Hast du eine ungefähre Vorstellung vom Tagesablauf dieses Moderators, mit dem du gerade redest? Ja. Wieso? Was hast du da für eine Vorstellung? Das würde mich ja mal interessieren. Naja, es ist ja so ein unterhaltungskulturelles Programm hier. Was heißt denn unterhaltungskulturelles Programm? Ganz vorne steht Pädagogik. Eigentlich eher Nürnberger Trichter. Stromstöße, Schläge. Clipschule. Und dann kommt Kultur. Und dann erst Unterhaltung. Aha. Ja, du hast jetzt doch was anderes erwartet wahrscheinlich, oder? Mann, André, du bist ein Maulfaul. Naja, André, du musst dich einfach durchsetzen. Du musst einfach Sachen sagen, sie in den Raum stellen. Auch auf das Risiko hin, dass sie möglicherweise nicht stimmen oder einen ungünstigen Eindruck von dir erzeugen. Dann fange ich mal mit meiner Geschichte an. Du könntest, wie alt bist denn du? Also ich bin 19. Du bist 19. Ja. Und wenn du jetzt mal deinen Lebenslauf als, sagen wir mal so, als so eine junge Gerte siehst, ja, dann gibt's doch immer so, wenn du jetzt so eine Art Zweig bist. Nehmen wir an, du bist ein Zweig. Ja. Naja, es ist jetzt grob gesehen. Wie hoch gewachsen ist denn der Zweig ungefähr? Nee, ist ja zeitlich, ist ja nicht räumliche Ausdehnung, sondern zeitliche Ausdehnung beträgt ja 19 Jahre. Ja. Wie viel jetzt, so sagen wir mal, Fruchtknoten sind dann an dem Zweig? Also Stellen, wo eigentlich auch andere Äste hätten raussprießen können, die du jetzt aber, so wie man Obstbäume beschneidet, in deinem eigenen Leben quasi beschnitten hast. Und ihr sagt, hier, diesen geilen Trieb wollen wir nicht weiter verfolgen, lebensmäßig, der soll von mir nicht ausgelebt werden, sondern ich entscheide mich hier für diese andere Linie. Oh ja, und wachse hier in die Richtung. Da gibt es eigentlich einiges, ja. Also wie viele Knoten sind das ungefähr so? Also mein ganzen Leben würde ich sagen so, naja, 30. 30? Ja. Du hast schon 30 Mal wirklich vor Alternativen gestanden und die sagt, nicht links, sondern rechts lang und ja, dann ja. Nicht rechts, sondern links lang. Ja, ja. Aber und wenn du jetzt dein Leben so siehst, ist es jetzt eine schlanke, durchgehende, dynamische, sagen wir mal, zur Bogenfertigung geeignete Gerte oder ist sie doch sehr verwachsen, verwinkelt hinher drunter drüber? Würde er sagen, eher verwinkelt und verwachsen, das ist doch sehr, sehr schwer. Ja? Wann war denn die erste Wende deines Lebens, wo du jetzt möglicherweise dich für den falschen Lebenszweig entwickelt hast? Ging eigentlich damals um den Beruf, also ich habe den kaufmännischen Beruf erlernt und auch zu Ende geführt. Wie denn, mit 19 bist du, hast du schon einen fertigen Beruf richtig gelernt? Ja, ja, also einen kaufmännischen Beruf, ja. Wie lange braucht man denn für den kaufmännischen Beruf? Na, 3 Jahre. 3 Jahre, da hast du mit 16 angefangen, einen kaufmännischen Beruf zu lernen? Ja. Aber was treibt denn einen 16-jährigen jungen Menschen dazu, einen kaufmännischen Beruf zu lernen? Ja, das war ja eben so dieser... Da hängt man sich doch lieber eigentlich Gitarren um den Hals, oder? Ja, das... Naja, oder Gummihopse oder irgendwie was Vergleichbares. Nee. Aber irgendwie, sagen wir mal, eher die Fun-Seite des Lebens. Ach, nicht. Ich finde eigentlich die Fun-Seite des Lebens, also man... Du hast nie Mundharmonika gespielt? Nein. Du hast nie mit langen Haaren vorm Lagerfeuer gesungen und gesessen und gesungen My Bonnie is over the ocean. Ja, doch. Ach, das hast du? Ja, ja. Kannst du das noch singen? Kannst du das ganze Lied insgesamt? Was, My Bonnie ist ein Ding? Ja, My Bonnie ist ein Dings da, in Sorbien. Nee, also, so eine Lieder haben wir ja nicht gesungen, aber das... Warte, was habt ihr da für Lieder? Was hast du denn für Lieder am Lagerfeuer gesungen? Dass man mal ungefähr eine Vorstellung kriegt, welche Lieder man singen muss, um dann erfolgreich eine kaufmännische Lehre abzuschließen. Ja, das war damals ja so eine wilde Zeit. Also ich stand damals mehr so auf Toten Hosen und Nirvana und sowas in der Art. Achso, aber du hast nicht so die alten Germanen saßen auf ihren Fellen und tranken Met, Met, Met gesungen? Weniger. Ach, damals auf Nirvana, sag mal, ist das schon so lange her? Nirvana ist doch noch Gegenwart. Da machst du ja schon Vergangenheit draus als Nirvana. Ja, was habt ihr denn da, was hast du da gesungen? Kannst du Nirvana singen? Kann man denn Nirvana eigentlich überhaupt singen? So jetzt, sagen wir mal, ohne entsprechende Begleitung? Sing mal Nirvana. Begleitung eigentlich weniger. Nö, also bloß war halt in der Gruppe, dann kam halt dann so ein Gefühl auf, nö, und dann haben wir eine... So chormäßig? Ja, kann man sagen, ja. Nirvana also, im Lagerfeuerchor. Im Lagerfeuer. Als Lagerfeuerchor vorgetragen. Mit allen drum und dran. Was habt ihr denn da gesungen von Nirvana? Das ist ja interessant. Na, dieses Smell Like Teen Spirit oder diese ganzen Aus. Smells Like Teen Spirit? Ja. Habt ihr, wie viele Leute ungefähr? Na, das waren schon so 10 Leute. 10 Leute singen Smells Like Teen Spirit am Lagerfeuer? Ach, kannst du das ungefähr mal ansingen? Oh, das müsste ich jetzt doch. Ach, mach mal bitte ein bisschen. Nee. Doch, mach mal, dass man eine ungefähre Vorstellung kriegt. Ich kann mir jetzt, ich sag's ganz ehrlich, ich kann mir überhaupt nicht vorstellen. Du kannst ja mit dem rechten Fuß so den Rhythmus klopfen. Hier so ungefähr, hör mal, ich muss jetzt mit dem Mikro, mit dem Kopf runtergehen. Na gut, ich fang mal an, ja. Ja. Ich fang mal mit dem Rhythmus an. Ja. Dann. Oh je, nee, das wird doch nichts. Also zwei mehr. Und bloß mal so ansingen, 20 Sekunden lang. Fangen wir mal an mit einem anderen Lied. Come as you are. Na, dann sing Come as you are, richtig. Ja, auf Sorbisch wäre auch toll, oder? Come as you are auf Sorbisch. Das wäre immer meine Idee, das mal zu übersetzen, ja. Ja. Aber das wäre sehr schwer bestimmt. Ja, also Lebensentscheidung. Also nee, sing mal Come as you are an. Nee. Ich möchte jetzt auf jeden Fall... Auch so ein bisschen, dass man mal ungefähr eine Vorstellung kriegt, wie man welche Lieder singt, um dann eine kaufmännische Lehre erfolgreich abschließen zu können. Na, ich finde eigentlich, dass Lieder... vielleicht, du brauchst wahrscheinlich, brauchst du einen Chor? Soll ich dir vielleicht noch einen Mitsinger besorgen? Ja, das wäre ideal. Dann bleib mal dran. Ne? Jetzt müssen wir mal, liebe junge Menschen, du musst jetzt mal den Mund halten. Wenn ich jetzt jemanden anspreche, bist du nicht gemeint. Trotzdem, den du auch hörst, ja? Ja, ja. Wenn ich jetzt sage, hallo du, dann bist du aber nicht gemeint. Ist okay, ja. Ist klar? Ja, ja. Hallo du. Toll. Wie das funktioniert. Hallo du. Da hat aber jetzt aber gleich jemand Schiss gekriegt. Hallo, wer bist denn du da? Ich bin Icke. Wer ist denn Icke? Icke bin Monika. Monika, kannst du Come As You Are singen? Nee, kann was für einen nicht. Beruf hast du? Hast du was Kaufmännisches? Nee, so richtig nicht. Was denn dann? Also Sekretärin, sowas. Sekretärin? Und da, aber du hast nie am Lagerfeuer Come As You Are gesungen? Sing mal vor, Kuttner, vielleicht weiß ich's denn. Nee, muss doch André. Ich suche eigentlich einen Mitsänger für André. Ja, ich weiß ja, dann bin ich falsch. André, sing mal kurz für Monika Come As You Are, damit die weiß, ob die das überhaupt singen kann. Come As You Are. Jubel. Ich komme nach dem Oberförsterlied. Naja, meine Schwester, also ich bin kein Begabter. Ja, Mutter naht so ungefähr war die Melodie. Wie alt bist du, Katrin? Heißt du überhaupt Katrin? Ja, doch, ich heiße Katrin. Toll, wie alt bist du, Katrin? Ganz schön alt schon. Na, ungefähr. Ist für euch da? Ungefähr. Na, warten für mich doch nicht, oder? Schon ein bisschen über 30. Na, ist doch aber ein prima Alter. Ja, findest du, Kuttner? Ja, was heißt denn ein bisschen über 30? Wie viel denn ungefähr? Willst du genau wissen, wa? Na, nee, ungefähr reicht mir. Na, bis zur Mitte so. Bis zur Mitte so? Ja. So Mitte 30? Mhm. Könnte man 5 sagen? Ach, könnte man sagen. Schrecklich. Ach, ist doch überhaupt nicht schrecklich. Da fängt doch das Leben erst an. Naja, aber so ein bisschen hört es eben doch auf. Zumindest so diese Jugendliche. Ach, naja, da kann man ja, Dann merkt man halt doch, dass man... Da kann man doch mal Jungs verscheißern, oder? Was kann man denn? Ja, so junge Jungs verscheißern. Naja. Machst du denn nicht? Mann, André, jetzt ist blöde. Du willst ja nicht singen, oder? Dann muss ich mich jetzt mit Katrin weiter unterhalten. Bist du da traurig, André? Nee, ich verkaufe. Okay, alles klar. Tschüss und hör schön zu. Also, ja. Das geht jetzt dich vielleicht an, worum die Rede ist hier im Folgenden. Ja, ist gut, ich bedanke mich, ne? Okay, tschüss. Sag mal, Katrin. Hm? Hast du schon mal so kleine Jungs verscheißert, so 19-Jährige? Naja, doch, schon. Wien, erzähl mal. Aber eigentlich nicht. Ach, manchmal weg zu Jan und eine Frau, das wäre doch toll, oder? Als 35-jährige Frau, ihr kleine Jungs verscheißern? Erzähl mal. Das ist ja interessant. Ach nee, ich verscheißern eigentlich nicht. Nee, aber so anzwinkern? Ja, doch, klar. Ja, und dass sie dann. Die an und dann lächeln die manchmal und irgendwie. Aber ganz schüchtern noch, oder? Genau. Das ist aber auch toll, war das doch charmant, das ist doch rührend, oder? Das trifft dann manchmal richtig ins Herz. Oh, oder? Da möchte man die doch gleich ein bisschen umärmeln, so. Naja, so doll ja nur auch wieder nicht. Ach, so doll verscheißerst du? So doll verscheißerst du nicht oder so doll blickst du nicht? Ja, aber irgendwie macht das Leben dann ein bisschen netter. Ja. Wenn ein junger Mann einfach so mal zurücklächelt, ist irgendwie. Aber toll. So, dass du mal, sagen wir jetzt, zum Beispiel in irgendeiner Diskothek stehst, wo jetzt lauter junge Jungs sind. Siehst du, das ist ja, und jetzt denkst du mal, den. Aber das musst du doch mal machen. Und dann, also dann so den Ehrgeiz, diesen Saal zum Leuchten bringen. Und irgendwie alle so ankicken, ja, bis sie alle dastehen, zack, 12 rote Birnen erhellen auf einmal die Diskothek. Das wäre doch nicht schlecht, oder? Nee, wenn du das erzählst, kann ich mir das richtig gut vorstellen. Hey, das musst du machen. Und wenn du das machst, sag mir mal Bescheid, würde ich gerne mitkommen. Würde ich mich irgendwo ein bisschen hinsetzen, würde, sagen wir mal, auch versuchen, einen roten Kopf zu kriegen, um nicht allzu sehr aufzufallen. Und würde dann aber gerne beobachten. Beobachten finde ich ja auch ganz toll. Ja. Wenn man so guckt, wie die Leute sich halt anschauen. Und sag mal, aber diesen Übermut, den zum Leuchten zu bringen, hast du ja nicht? Sei mal ganz ehrlich. Ach, den Mut hätte ich ja schon, aber ich habe Familie und ich habe Kinderchen und da hat man so viel zu tun. Ach, das ist nicht so gut. Und für gute, schöne Sachen oft gar keine Zeit mehr. Ach, das geht dir doch einen Dreck an. Wenn du ab und an mal, also eh mal im Monat als so Laternenanzünder gewissermaßen durch die Clubs ziehst? Also das ist wirklich eine tolle Vorstellung, muss ich sagen. Ach Mensch, Katrin, mach das mal. Das ist bestimmt toll. Also Kuttner, so wie du das machst, das glaube ich auch. Na, das macht doch Spaß, oder? Ja, ab und zu mache ich auch mal so, dass ich... Ja, und das ist ja wahrscheinlich im Grunde so wie Artisten im Zirkus Teller drehen, ja? Also man muss ja dann immer wieder Schwung geben, dass der Teller sich weiterdreht. Und wahrscheinlich gibt es da so eine Obergrenze. Schafft man ja nicht mehr als, sagen wir mal, 8 oder 10 jetzt so immer am Leuchten zu halten. Sondern man muss ja dann immer umblicken und das kostet ja auch Zeit. Also du musst ja dann wahrscheinlich schon so mit 10 Sekunden richtig intensiv und so feuchten Lippen den dann angucken und dann boing, dann leuchtet er wieder. Und dann jetzt aber den nächsten und dann den nächsten und dann den nächsten. Und dann merkst du schon, wie der erste wieder verlischt und dann aber zurück mit dem Blick und so. Prima. Ja? Da kann man doch auch richtig wahrscheinlich Wetten veranstalten, also so Wettleuchten machen mit einer Freundin. Wie viel man gleichzeitig am Leuchten erhalten kann. Ach, na das mach mal mit einer Freundin und ich komm mit, ich würde Strichliste führen. Wie oft die anderen leuchten, oder? Nee, wer am meisten zum Leuchten bringt. Ich würde mich ganz nüchtern wie so ein Straßenverkehrszähler. Manchmal sitzen doch Leute so an Kreuzungen und drehen immer so ein Rädchen, wenn ein Auto vorbeikommt, um festzustellen, wie viele Autos hier so eine Kreuzung frequentieren. Und mit so einem Zählgerät würde ich mich dann hinsetzen und sagen, Ena, zwei, vier, achte leuchten und dann aber bei Nicht-Katrin sind es nur sechs. Und die Gewinnerin hat Freitrump. Sag mir, was du unter Leuchten verstehst. Na, roten Kopf, rote Bär, so. So, so. Ja, dass die da stehen und so ein... Ah. Katrin, das machen wir. Na gut, Kutner. Ey, dann danke ich dir sehr für deinen Anruf. Ja, war nett mit dir. Ciao. Ja, na vielleicht kriegen wir das ja doch nochmal hin. Sagen wir der Familie nichts, machen wir bloß mal so aus Quatsch für uns. Ja? Klar. Tschüss, Katrin. Tschüss. So, jetzt kommen ja hier gleich wieder Nachrichten. Das hat zur Folge, dass ich jetzt aber vorher nochmal eine Musik spiele, dass nämlich der Kollege Kerkhoff sich auf seinen Auftritt hier vorbereiten kann. Das ist ja eine durchaus intensive... Was heißt denn hier, Matthias? Das ist nicht nötig. Ist nicht nötig? Das ist echt ein... Das habe ich schon gemacht. Der abgebrühter Profi, mit dem wir hier zu tun haben. Ich habe mich seit 2 Stunden vorbereitet. Du hast doch erst vor knapp einer Stunde hier Nachrichten gelesen. Na und? Ach, der Kerkhoff liest immer dieselben Nachrichten. Ja, großartig. Herzlich willkommen beim hochaktuellen Fritz-Programm. Der halbautomatische Anrufbeantworter arbeitet übrigens. Er hat die Telefonnummer 721 39 32. Da könnt ihr die knotenhaften Verwachsungen eures Lebens, Punkte, an denen sich tatsächliche Alternativen existierten und ihr euch für die eine entschieden habt, schildern. 721 39 32, der halbautomatische Anrufbeantworter. Und hier nochmal, weil sie so großartig ist, Peggy Lee. Dum, dum. Never know how much I love you. Never know how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You give me fever. When you kiss me, fever, when you hold me tight. Fever in the morning, fever all through the night. Sun lights up the daytime, moon lights up the night. I light up when you call my name, and you know I'm gonna treat you right. You give me fever. When you kiss me, fever, when you hold me tight. Fever in the morning, fever all through the night. Everybody's got the fever, that is something you all know. Fever isn't such a new thing, fever started long ago. Romeo loved Juliet, Juliet she felt the same. When he put his arms around her, he said, Julie, baby, you're my flame. Now give us fever. When we kiss us, fever with thy flaming youth. Fever, I'm a fire. Fever, yea, I burn forsooth. Captain Smith and Pocahontas had a very mad affair. When her daddy tried to kill him, she said, Daddy, oh, don't you dare. Give me fever with his kisses, fever when he holds me tight. Fever, I'm his missus. Daddy, won't you treat him right. Now you've listened to my story, here's the point that I have made. Chicks were born to give you fever, be it Fahrenheit or centigrade. They give you fever when you kiss them. Fever, if you live, you learn. Fever till you sizzle. What a lovely way to burn. What a lovely way to burn. Beim dem letzten Du ist es ungefähr 23 Uhr und 33. Info. Machtkampf. Das Verfassungsgericht Belarusslands hat am Abend ein Verfahren gegen Präsident Lukaschenko eingeleitet. Auf Antrag einer Gruppe von Parlamentariern soll geprüft werden, ob das von Lukaschenko für den kommenden Sonntag angesetzte Referendum verfassungswidrig ist. Lukaschenko will mit der Volksabstimmung seine Befugnisse ausweiten. Deswegen steckt Belarusland in einer innenpolitischen Krise. Shuttle-Mission. Die US-Raumfähre Columbia ist am Abend von Cape Canaveral aus zu einem 16-tägigen Flug ins All gestartet. Unter den 5 Astronauten befindet sich der 61-jährige Story Magwev, der zum 6. Mal an einem Weltraumflug teilnimmt. Die Columbia hat das deutsch-amerikanische Teleskop Astrospaß an Bord. Veto. Die Wiederwahl von UNO-Generalsekretär Boutros Ghali ist heute am Einspruch der USA gescheitert. Alle anderen 14 Staaten stimmten für eine zweite Amtszeit des 74-jährigen Ägypter. Die US-Regierung wirft Boutros Ghali vor, keine Initiativen zur Reform der UNO eingeleitet zu haben. Beobachter rechnen mit einer langwierigen Suche nach einem Kompromisskandidaten. Rückzieher. Angesichts der Rückkehr hunderttausender Flüchtlinge nach Ruanda haben die USA ihre Teilnahme am geplanten Militäreinsatz in Ost-Zaire abgesagt. Morgen soll auf einem Dringlichkeitstreffen in New York beraten werden, ob eine multinationale Schutztruppe überhaupt noch zustande kommt. Matthias, bevor jetzt der Sport kommt, darf ich nochmal eine Zwischenfrage stellen? Mhm. Was für ein Gerät heißt Astrospaß? Ja, mit einem S geschrieben und das ist deutsch-amerikanisch. Wie spricht man das aus? Was ist das für ein Gerät? Das habe ich gerade weggeschmissen. Das war auf den alten Meldungen drauf. Das sucht irgendwie nach sterbenden Sternen oder so. Ah ja, richtig, nach neuen und nach sterbenden Sternen. Und heißt Astrospaß. Ja, toll, oder? AMS. Lassen Sie sich was einfallen, die Jungs da. Sport. Mit Fußball im Achtelfinale des UEFA-Pokals gewann der Karlsruher SC soeben bei Brøndby Kopenhagen 3:1. Mehr dazu morgen früh. Schalke 04 unterlag beim FC Brügge mit 1:2 und der HSV zog beim AS Monaco mit 0:3 den Kürzeren. Wetter. Die Temperaturen im Fritz-Radl-Land derzeit zwischen minus 3 und plus 2 Grad. Es wird auch nicht viel anders in dieser Nacht. Gering bewölkt bei Temperaturen bis minimal minus 1 Grad. Blitzgefahr. Verkehr. A9 zwischen Brücke und Beelitz in Richtung Berlin ist die Fahrbahn nach einem LKW-Brand gesperrt. Verkehr wird umgeleitet. A10 zwischen den Reichenwerder und Potsdam in beiden Richtungen Bauarbeiten. Deshalb nur eine Spur. Bitte Vorsicht bei der Annäherung. Selbes gilt auch für die A13 zwischen Freiwald und Duben in Richtung Dresden. Bis Freitag eine Spur gesperrt. Das war ein Fritz Kurzinfo mit Matthias Kerkhoff. Vielen Dank, Matthias. Wir hören uns in einer Stunde wieder. Mhm. Klasse. Zwei Brüder, wie sie unterschiedlicher kaum sein könnten. Du wirst nie richtig Geld verdienen. Du brauchst dich nur anzusehen. Du machst einen Haufen Kohle und fühlst dich beschissen. Hey, ich fühle mich nicht beschissen, okay? Ich bin nur unbefriedigt. Zwei Brüder mit ein und demselben Problem. Wir rennen nicht ins Bad und masturbieren wie das Vieh mit bescheuerten Vibratoren. Du vielleicht nicht, aber ich. In der Liebe hapert es bei beiden erheblich. Oder sollte sie etwa die Richtige sein? Entschuldigt mal, wann habt ihr euch kennengelernt? Mittwoch. Dann habt ihr also wann geheiratet? Donnerstag. Das beruhigt mich kolossal, Schatz. Ich dachte schon, Sie hätten überstürzt gehandelt. Fritz präsentiert die Preview einer Komödie von und mit Shootingstar Edward Burns. She's the One mit Mike McLone, Cameron Diaz und der Musik von Tom Petty. She's the One, Freitag, 22. November, 22.30 Uhr. Im Kino Hackische Höfe, Berlin, Rosenthaler Straße 40. Der Eintritt ist frei, bis der Saal voll ist. Ich hoffe doch, dass die Dinge jetzt für dich klar sind. Hm? She's the One, nur mit The One and Only Fritz. Edward Burns, Shooting Star, sterbende Sterne, Astrospaß. Tag, hallo. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Never knew how much I love you. Never knew how much I care. When you put your arms Kinder, around me. Kinder, ich hab den Knopf entdeckt, wo man hier dann rumdrehen kann. When you kiss me, fever, when you hold me tight. Fever in the morning, fever all through the night. Sun lights up the daytime, moon lights up the night. I light up when you call my name. And you know I'm gonna treat you right, you give me fever. Super erotisch, wie bei dem die Stimme schon. When you kiss me, fever, when you hold me tight. Fever in the morning. Oh, fuck, fever. Ja, voll den Rhythmus durcheinander gebracht, Kinder. Ui, ui. Everybody's got the fever. That is something you all know. Fever isn't such a new thing. Fever started long ago. Romeo loved Juliet. Juliet, she felt the same. When he put his arms around her, he said, Julie, baby, you're my flame, now give us fever. Ah, oh, was war denn hier noch für tolle Knöpfe? Eigentlich wäre da jetzt mal interessant, eigentlich beide Songs mal zusammenzuhören, oder? Interessiert euch das? Hallo? Hallo? Ja. Wer bist denn du? Steffen. Tag, Steffen. Würde dich das jetzt interessieren, mal beide Songs zusammenzuhören? Mach doch. Vielleicht kriegt ihr das jetzt so hingepitcht, dass sie beide gleich lang sind. Eigentlich sind die ungefähr gleich lang. Peggy Lee ist 3,19 und Elvis ist 3,30. Und wenn ich jetzt Elvis ein bisschen schneller mache, dann müssten die, dann dürfte das reichen, oder? Ja. Mal gucken, wie sich das anhört, wenn sie jetzt Elvis und Peggy Lee im Chor. Oh, dunkel, ein bisschen hin hier. Never know how much I love you. Peggy, du musst singen. Never know how much I care. Never know how much I love you. Never know how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You give me fever. Peggy ist zu schnell, oder? Wer ist irgendwie noch zu schnell? When you kiss me, fever. When you hold me tight. In the morning, fever. In the morning, fever all through the night. The daytime. Elvis liegt immer noch vorne. Hey, komm, was machst du, Peggy? When you kiss me, when you kiss me, fever, when you hold me tight. Fever, fever, in the morning, fever all through the night. Everybody. Got the fever. That's something you all know. Fever isn't such a new thing. Fever started long ago. Ha, jetzt ist Elvis überholt. Peggy war schneller. Romeo. Super, Peggy hält den Vorsprung. Haha, Elvis. Komm aus dem Arsch, Junge. Der fette Elvis. Kommt hinterher. Peinlich. He said, Julie, baby, you're my friend. He said, Julie, baby, you're my friend. Now give us fever. Los, komm, Elvis, gib Gas. Fever with thy flame. When we kiss, fever with thy flame. Jetzt nochmal letzte Runde. Fever, yeah, I burn. Die kriegen wir. Fever, yeah, I burn. Mädchen sind langsamer als Jungs. Captain Smith and Pocahontas. Captain Smith and Pocahontas. Oh, komm, Elvis, jetzt immer so ein, jetzt kann ich nicht langsam. When her daddy tried to kill him, she said, Daddy, oh, don't you dare give me fever. With his kisses, fever. With his kisses, fever, when he holds me tight. Fever. Fever. I'm his missus. Daddy, won't you treat him right? FC Elvis liegt vorne. Now you've listened to my story. Here's the point that I und have MS Peggy ist ein bisschen hinterher. Chicks were born to give you fever. Be it Fahrenheit or centigrade, they give you fever. Cats when you get them fever, if you live in be it Fahrenheit or centigrade, till you sizzle. Elvis, alter Anja. Jetzt hör auf hier. Ah, na, das war ja abenteuerlich. Puh. Aber schade, dass Elvis gewonnen hat, also. Sport. Oh, ich sollte den einfach. Naja, das ist blöde. Guck mal, den langsamer drehe. Der liegt da zwar hinten, singt aber länger. Naja. Wäre natürlich toll, wenn Peggy gewonnen hätte, oder? Richtig, also ich habe die ganze Zeit immer mitgefiebert, aber. Echt? Ich hab auch voll die Daumen gedrückt. Und habe ja auch bei Elvis am Knopf ein bisschen gedreht. Und der Junge hat dann irgendwie doch Jassi eben. Naja. Ah. Ich hätte ihm nicht gewünscht, aber naja, du bist nee, gar nicht. Ich mein, olympische. Aber Elvis ist halt. Eben irgendwie ein BMW. Oder? Und Peggy Lee, was ist denn die dann? Eine Ente. Nee. So, wer bist denn du? Ja, Steffen halt. Steffen halt. Naja, warum nicht? Wie alt bist denn du, Steffen? 24. Würdest du noch rot werden, wenn dich eine 35-jährige Frau richtig lang tief in die Augen, dir lang tief und tief in die Augen blicken würde? Ja, ist mir sogar schon passiert, leider. Echt? Wie so ein heute knipsig kleine Jungs Spiel gemacht, oder was? Keine Ahnung. Also, eigentlich habe ich so durch die Gegend geguckt und dachte, oh, heute guckst du mal, was so los ist. Und dann war auf immer was los. Naja, und hab dann doch einen Blick zurückgekriegt, genauso einen, wie ich losgeworfen hatte. Na, der wird doch aber ein bisschen, also da blicken Frauen aber anders zurück. Na gut, der war zumindest, dachte ich, dass ich diesen Blick nicht standhalten Sag könne. Sag ruhig, dein Blick eher wie ein Wasserhahn gewissermaßen, vielleicht voll aufgedreht, aber wie ein Wasserhahn und sie wie ein Schweißbrenner, oder? Na, er war schon präzise, gerade und standhaft, aber... Der ist ein Rot geworden von euch beiden. Aber mein Akku war nicht stark genug, das ist wohl warm. Der Wasserdruck. Korrekt. Ja, weil du gewissermaßen im vierten Stock und die Dusche war gleichzeitig an. Und dann tröpfelt es natürlich nur so blickmäßig aus den Augen raus, oder? Naja, Drehmoment hat einfach nicht ausgereicht. Also hat so eine Kurve nach, also der Motor wurde so dermaßen gedrückt, dass ich dann doch aufgehört habe zu gucken. Weil und sie aber so voll einen aufjaulenden Blick in deine Augen geworfen. Naja. Und du paralysiert? Also sie hat sprechend zurückgeblickt und... Ja, leider. Und dann so richtig eine Flutwelle deines Blutes aus den Füßen hochgeschossen. In den Kopf. Naja, ob ich rot geworden bin, kann ich nicht mal unbedingt sagen. Steffen? Ja? Glaub mir, du bist rot geworden. Nee. Doch. Naja, vielleicht ein bisschen verlegen oder so. Aber naja, siehst du. Du, Steffen, ich muss nochmal die Nummer vom halbautomatischen Anrufbeantworter sagen, sonst hat er die Hand zu tun, wir haben nächste Woche kein Band. 721 39 32. Da können so Menschen wie du, also du ja nicht, du bist jetzt hier durchgekommen, aber wenn jetzt wie in diesem Fall die Leitungen besetzt sind und man ein Besetzzeichen hat, dann ruft man einfach die 721 39 32 an und kann da eine Kurzfassung dessen, was man erzählen will, auf Band hin runter erzählen und sprechen und dann kann man sich das in der nächsten Woche anhören. Denke ich, haben die Leute verstanden. Meinst du? Ich also bin mir immer nicht so sicher. Also ich merke manchmal, wenn ich mir zuhöre, dass ich wirklich voll wirre Zeug rede. Ja, aber dies machst du dich recht sachlich gefasst, doch. Das war verständlich. Ach, völlig. Das ist nett. Ja, bei dem klingelt es auch schon, oder? Herr Quahl, lieber Halbautomat. Hallo. Sag mal, klingelt's bei dir? Hat's schon geklingelt bei dir? Einmal. 721 39 32 in Potsdam. Potsdam hat die Vorwahl 0331. 721 39 32. Deutsche helfen Deutschen. Kinder unterstützt den halbautomatischen Anrufbeantworter. Solidaritätsanrufe sind gefragt. 721 39 32. Wie bitte? Ja, also die Nummer war wohl nicht schlecht, dass du die noch mal gebracht hast. Da sag ich dann schon Bescheid. Wobei, wollen wir uns jetzt mal anhören, den Anrufbeantworter von der letzten Sendung? Wäre ja mal interessant, oder? Na, lass ihn doch abfahren. Ja? Dann lassen wir den jetzt einfach abfahren. Hallo. Mach mal das Zahnspann raus. Spricht sich besser. Ich würde sagen, noch ein wichtiger. Nimmt es schon auf? Das Telefon. Ja, und zwar ist John Maynard wirklich von Theodor Fontane. Wollte ich nur sagen. Grüß das lustige Instrumente Teil 24. Heute die Metallpfeife mit einem Hendrix-Cover. dachte an Rekonstruktion der Albträume. Ja, ach, der halbautomatische. Wie sieht's aus mit zum Bleistift, die erste heimliche Zigarette oder schwarz Auto fahren oder so eine Sache? Ja, ich wollte eigentlich nur noch zwei Kriterien sagen, die dazugehören. Es ist Anpassung und Widerstand. Ich finde das gemein, dass der Kutner so gemein ist. Na, versuchen wir das Ganze doch mal thermodynamisch zu betrachten. Dann ist ja wohl die Tendenz zur Entropie da und dann sollte man vielleicht die Biografie eines Menschen danach bewerten, wie er dagegen angekämpft hat, also wie er Strukturen geschaffen hat. Das fängt an im Sandkasten, wo er dann irgendwelche Türmchen gebaut hat und geht vielleicht weiter bis zum Eiffelturm. Ja, hier ist der Jürgen aus Berlin. Ich würde sagen, vor allen Dingen, dass zu dem Ende des Lebens, ich denke mal, da ich leidensfähig bin und immer eine Grenzerwartung machen möchte, würde ich sagen, Bungee-Jumping ohne Seil. Herr Jürgen, du bringst es ja dann doch wieder hin, dass du doch irgendwie total subjektive und beliebige Kriterien irgendwie zu einem halbwegs interessanten Bild zusammenpuzzelst. Also, das muss ich dir vorwerfen. Eine Frau, ein Mann, ein Globus, ein Bildschirmschoner, ein Sternhimmel, ein General oder auch kein General. Eine Situation ist unschuldig. Eine Zerstreutheit, ein Anschlag versehentlich. Trocken genug, dass sie über den Bildschirmschoner des Globus klatscht. Lustig, der Sternenhimmel anzuschauen. Ein General oder auch kein General ist unschuldig eine Situation. Ein Anschlag versehentlich, eine Zerstreutheit. In Klammern, Idee, Castors Inszenierung des Teufels General. Ich wollte gar nicht einen halbautomatischen Anrufer sprechen. Ich lege gleich wieder auf, damit der nächste Hörer anrufen kann. Ja, hallo, hier ist Johannes. Das wird jetzt vielleicht ein bisschen länger. Don't give me your problems! Dieser Anschluss ist vorübergehend nicht erreichbar. Na, das hat sich doch wieder nett angehört, oder? Steffen? Och, ist eine ganze Menge zusammengekommen. Ja, eine Mann, eine Frau und ein Globus, ein Bildschirmschoner. Wunderbar, oder? Da entstehen doch Welten vom inneren Auge. So, Steffen. Ja. Du dir da jetzt hier um die... Mann, wie heißt denn sowas bei Obstbäumen, wenn man immer da, wo man die Äste abschneidet? Was bleibt denn da übrig? Ja, so ein Knoten, so ein Wachstumsknoten. Du bist doch auch in einer ländlichen Region eher groß geworden, oder? Korrekt. Siehst du, du musstest doch Unkraut zupfen. Du kannst doch unterscheiden zwischen, sagen wir, Stiefmütterchen und Astern. Können doch ganz wenige heute nur noch. Also du sollst zwei Knospen stehen lassen und den Rest wegschneiden. Was wegschneiden? Also bis auf zwei Knospen wegschneiden und den Rest halt wegschneiden, bis zwei Knospen stehen bleiben. Ja. Und da treibt er halt neu aus. Ja, und wie heißen dann die Stellen, wo man was weggeschnitten hat? Beim Hund ist es dann kopierter Schwanz, heißt es dann, oder? Also wie man dazu sagt, weiß ich nicht. Wir haben immer Latex-Bindemittel aufgeschmiert, damit es nicht auslaufen kann. Der Saft des Baumes. Ja. Oder auch Baumharz. Wie soll man das jetzt kopierte Schwänze der eigenen Biografie nennen? So eine Knotenpunkte, so eine Alternativen, wo man dann aber den einen Teil abgekappt hat? Steffen, du warst 24. Ist nicht kopiert. Ist nicht kopiert. Ja, würde ich auch nicht sagen. Aber ich, irgendwas muss ich ja sagen. Also, und du bietest ja keine Alternative an, muss ich doch sagen, kopiert. Nee, das ist wie wenn eine Bowlingkugel eine Bahn runterrollt und an die Bande stößt. Nee, weiß ich, wenn die Bahn sich teilen würde und die Kugel rollt einfach rechts lang. Ja, so was. Also, ja, aber damit hast du jetzt bloß ein anderes Bild gefunden und jetzt aber nicht einen zündenden Begriff, bei dem sofort das Bild dann vom inneren Auge entsteht und man aber nur ein Wort dafür braucht. Also ich stelle mir das lieber bildlich vor. Also ich kann's ja, aber trotzdem müssen wir jetzt ein Wort finden. So ein Wort wie Schattenmorellen zum Beispiel, ja, wo ja auch eine ganze Welt entsteht vom inneren Auge. Hochpoetisch, hochverdichtet dieses Wort, Schattenmorellen. Trotzdem nur ein Kirschbaum, ja. du kennst es als Baum, ich kenne es nur als Glas, sag mal. Wie, jetzt Gläser? Nee, das sind schon Kirschen. Ja, naja, das war jetzt wieder einer meiner Schäbien- und Billion-Witze. Ja, ist trotzdem angekommen. Steffen, so, du bist 24. Wie viel so einer Knotenstellen, Knospen, deflorierte Knospen hast du denn da? In deinem Leben, in deiner Biografie? Kommt drauf an, wie groß man die Wichtigkeit nimmt. Also, das kann also, muss schon zwei sein. Zentral sein. Das muss schon eine wirkliche. Ansonsten hat man ja jeden Tag, da sieht man sich ja jeden Tag 100.000 Entscheidungen aus. Jetzt stehe ich später auf. Ja, und das könnte ja möglicherweise auch ganz fatale Folgen haben. Man steigt 3 Minuten später aus dem Bett. Kriegt einen Bus nicht und kommt zu spät. Naja, das entwickelt sich ein ganz kleiner Winkel weg von dem Leben, vom Verlauf des Lebens, den dieses Leben also eben sonst genommen hätte. Und nach 2 Wochen ist der Abstand vielleicht 2 Zentimeter zwischen diesen beiden Leben. Aber nach 30 Jahren sind dann ganz unterschiedliche Leben draus geworden. Also bislang bin ich eigentlich immer dem Fluss mitgeschwommen. Ich habe ein paar Mal mich an Land retten können. Ja. Da ich aber am Land ja auch nicht leben kann, bin ich in den Fluss wieder rein und habe mich weiter treiben lassen. Aber du hast jetzt nicht so Punkte, wo du sagst, hier hat der Fluss sich geteilt. Und die Frage war jetzt, lasse ich mich nach links treiben oder lasse ich mich nach rechts treiben? Doch, habe ich. Ich habe schon gerudert und gemacht und getan, um rechts abbiegen zu können. Beschreib doch mal so einen Punkt. Du dich dann für rechts lang entschieden hast. Naja, das war so, dass man irgendwie nicht mehr schwimmen konnte. Und da war eigentlich an der rechten Seite eher so die seichteren Stellen. Nee, jetzt mach mal nicht so ein Stimmungsbild, sondern beschreib das mal genau. Jetzt ganz konkret? Ganz konkret. Die Entscheidung hieß Petra oder ihre Schwester? Oh. Nee, sie hieß nicht Petra und nicht... Wie hieß sie denn? Na, wir werden uns ja wohl also zur Not noch einen Schutznamen ausdenken können. Du musst ja jetzt nicht sagen, dass sie Yvonne hieß. Nee, Bina. Bina? Bina. Klingt jetzt auch nicht wie ein Schutzname. Das klingt ja schon fast ein bisschen denunziatorisch. Bina. Jo. B-I-N-A. Und das soll jetzt ja Schutzname für Sabine sein, oder was? Nee, das war halt ein Name, ihr Name. Ah ja, und dann hast du dich aber für Bina und gegen ihre Schwester entschieden. Nee, gegen Bina und für meine Freiheit. Ach, das war wirklich so eine Entscheidung? Wenn ich mich jetzt mit einer Frau einlasse, dann nimmt mein Leben einen ganz unglücklichen Verlauf im Folgenden? Also dann beschreib doch mal, bist du jetzt an dem Knotenpunkt. Du musst jetzt entscheiden für Bina oder für so eine quasi Marlboro-Freiheit. Von der Freiheit haben wir ja alle ungefähr einen Begriff. Ja, Pferde, Grand Canyon, genau. Zack, runterfallen vom Pferd, direkt ins Lagerfeuer, erstmal flupperin. Das muss jetzt so nicht sein. Das Freiheit, dann aber die Gitarre rausgeholt und sagen wir mal Ring of Fire gesungen. Das muss keine Gitarre sein. Du kannst doch in Libyen irgendwo sitzen, dir einen Schlafsack ausrollen. Mann, Libyen. Wir waren eben bei Marlboro, da kannst du doch jetzt nicht mit Libyen kommen. Ja, ich hab nicht so viel mit den Amis, also. Naja, aber da muss man doch jetzt nicht gleich Gaddafi, Saddam Hussein, Kim Il-sung als Alternative wählen. Warum? Das war schön. Also, das Land kannst du nicht mit dem Regime vergleichen. Also, gut. Naja, ich habe jetzt so ein bisschen... Lass uns jetzt mal klar. Irgendwie bei diesem, sagen wir mal, du reitest so, das ist die Vorstellung von Freiheit jetzt gewissermaßen, ja? Richtig. So, hier so. Dam, ba, da, dam, da, da. Das ist nicht ganz der Rhythmus, aber... Was heißt das, nicht ganz der Rhythmus? Cash ist ein bisschen langsam. Ja. Ich bin Elvis im Vergleich zu ihm. Super, oder? And it makes na, na, na, na, a fiery ring. Haha, ich sollte doch lieber nicht singen. Doch, Messer. So. Und jetzt, wie sah das jetzt bei Sabine aus? Wie hättest du dir dein Leben mit Sabine vorgestellt? Das hat dich so abgeschreckt. Du stehst jetzt am Scheideweg und du blickst jetzt in die eine Richtung. Die hört sich so an. Into a burning ring of fire. Ja? Und jetzt, wie sieht jetzt Sabine-Leben aus, gegen das du dich entschieden hast? Ja, das andere Leben ist doch irgendwie ein bisschen gefangen. Ein bisschen, naja, die Unfreiheit steckt da schon drin. Also du bist ja irgendwie auf den anderen angewiesen, in gewissen Weisen. Also ich meine, man spricht sich ja doch ab, teilt sich irgendwie rein oder wird doch manchmal ganz schön hart genervt. Nee, aber du musst dir das doch konkreter vorgestellt haben. Du musst ja gesagt haben, jetzt so, okay, ist schon ganz nett, Sabine ist toll und lässt sich prima knutschen und so eine Geschichten alles. Und dann aber kommt der Alltag und dann hast du dir Sabine vielleicht im Kittel vorgestellt und du selber so mit Schlorren und langen Unterhosen, ausgebeulte Knie, die Kinder kommen, der Mülleimer füllt sich, die Scheiben sind dreckig und müssten mal geputzt werden. Ja, wenn du dir so erklärst, will ich es dann doch nicht mehr. Also, was willst du nicht mehr? Also eben Sabine willst du nicht? Ja, doch, aber... Wenn du mir das so doch nochmal so vor Augen hältst, bleibe ich doch lieber bei meiner Freiheit. Bleibst du bei der Freiheit? Ja, das ist... Und hast du hier so ein bisschen vor so einer Sabine Angst gehabt? Naja, also sie reizen ja nicht unwesentlich. Also das ist ja doch schon irgendwie... Sind schon eine Herausforderung, meinst du? Richtig. Also das ist schon eine Erfahrung, also ja, das ist auch wert gewesen, aber... Und du hättest jetzt nicht zum Beispiel den Anspruch, jetzt so eine Frau bei den Hörnern zu packen und sie niederzuzwingen und dein Freiheitsleben immer noch dagegen zu behaupten und gleichzeitig aber doch, sagen wir mal, eine Squaw, eine treue Squaw an deiner Seite zu haben. Oh Mann, ey, du sprichst aus meiner Fantasie heraus. So eine Frau suche ich die. Ja, nur mal deine Fantasien, du. Wir hoffen, dass sie nicht Realität werden. Ach doch, also so eine Frau, mit der man alles anstellen kann, wäre der Idealfall. Also ja, aber eine Frau, die man erstmal nicht Hörner packt und dann so zack, mit der kann man doch nicht alles anfangen. Ist doch jetzt eine ganz Gegensatzfantasie. Naja, du musst dich schon erstmal für eine Sache begeistern, aber wenn du dann erstmal begeistert hast, brauchst du die Hörner halt nicht mehr ständig festhalten, sondern hast einen treuen Weggefährten gefunden. Mann, Steffen, liebe, wenn jetzt Feministinnen zuhören und empört sind, dann möchte ich, dass sich alle Empörung auf Steffen richtet. Ich möchte mich davon distanzieren. Empörung? Steffen, könntest du vielleicht mal deine Adresse durchsagen? Nö. Dass man vielleicht nieder mit dem Patriarchat an deine Haustür spritzen könnte? Sprayen könnte? Boah. Oder dass man dir die Scheiben werfen könnte vielleicht? Haben sie schon. Oder deine Fahrradreifen aufschlitzen? Oh, die sind noch heil. Da wäre Möglichkeit. Hört, hört! Die Fahrradreifen vom Steffen sind noch heil. Haha, Steffen, ich danke dir für deinen Anruf. Na denn. Tschüss. Tschüss. Ach, Peace will come hier. Melanie. Der halbautomatische Anrufbeantworter, der lungert rum. 721 39 32 hat er als Telefonnummer. 721 39 32. Da kann man anrufen. All die, die hier nicht durchkommen und können da ihre Ansagen zu, gewissermaßen den kopierten Schwänzen ihrer Biografie beschreiben. Ihre Scheidewegssituation, wo sie sich für eine Alternative entschieden haben. Ist das ungefähr klar geworden, was ich meine? Das war schon eine Frage an dich. Hallo, wer bist denn du? Hallo? Ach man, dann nämlich muss er nicht sein. Hallo? Verstehe ich nur nicht, warum man hier anruft und dann aber doch nicht rangeht. Wer Hallo. Bist denn du? Hallo? Guten Morgen und herzlichen Glückwunsch. Guten Morgen, Heinz! Ja. Na, wo warst du denn die ganze Zeit, sag mal? Heute Abend? Nee. Oder wie? Jetzt sagen wir die letzten 8 Wochen oder 10. Generell war ich schon da. Na und dann sag mal, warum hast du nicht angerufen? Da muss man nicht immer anrufen. Ich hatte einfach nichts gesagt. Na, aber Heinz, ich hab mir Sorgen gemacht. Ach, um Gottes Willen. Soll ich jetzt jede Woche... Ich hab gedacht, also jetzt ist er entweder irgendwie wahrscheinlich wirklich irgendwie beim Glühbirnewechseln von der Leiter gefallen, hat sich den Nick gebrochen, oder der ist jetzt auch Vierteljahr, weiß ich nicht, in so einem palästinensischen Ausbildungslager oder irgendwas. Nee, ich hab wieder Glühbirnen ausgewechselt. Also doch, noch, das hab ich gemacht. Noch schießen gelernt. Noch war ich in palästinensischen Ausbildungslagern. Was hast du denn gemacht jetzt die ganzen 10 Wochen? Ja. Ich muss doch nicht jede Woche anrufen. Naja, aber du könntest doch mal... Soll ich jede Woche eine Postkarte schreiben, dass es mir gut geht? Nee, aber du kannst doch schon sagen, Tag, hallo, ich bin da, ich höre dir zu. So, und dann hätte ich irgendwie eine... Dann wäre mein Seelenfrieden wieder wäre irgendwie da. Ey. Oder hast du jetzt so rumgeflirtet und so oder so eine Sachen so? Warst du jetzt vielleicht von daher abgelenkt? Na, und wenn, würde ich jetzt wohl kaum sagen. Na, das klingt doch auch mal ein bisschen triumphierend hier jetzt, deine Stimme, Heinz. Ja, ich, nee, habe nicht. Sag mal, hast du jetzt schon so einen ollen Schlüsselring auf der linken Hand vielleicht so, ja? Nee. Nee? Nee. Ach, weil du ja auch eher ein jüngerer, unkonventioneller Mensch bist, der von der vom Juden braucht, dass sich Verlobens nichts mehr hält. Richtig. Dazu wollte ich dir eben übrigens gratulieren, falls es angekommen ist. Wozu wolltest du mir gratulieren? Zu meiner Verlobung? Richtig. Ich hab mich doch ja nicht verlobt. Naja, dass das nur nachher gescheitert ist, da hättest du auch ein bisschen weiter daran arbeiten müssen. So ein Bauingenieur, mein Gott. Ach so. Ja. Ach jetzt, ah. Das war ja schon so gut wie verlobt. Du meinst meine Sorbifizierung. Genau, bist dann dieser Bauingenieur. Ah, was studierst du eigentlich, Heinz? Ich studiere was ganz Tolles, Verwaltungswissenschaften. Na gut, dann warst du das also nicht. Nee. Dann bin ich ja schon mal beruhigt. Ich kenne auch niemand aus Rojebus. Rojebus. Oder Rosebusch? Rosebusch? Ich dachte immer, das heißt Rosebusch. Also genau andersrum. Ich hab's doch schon wieder völlig vergessen. Wie war's denn? Rosebus oder Rosebusch? Wir werden das jetzt einfach mal, das sind ja glaube ich auch Willkürakte, so Aussprache zum Beispiel oder Rechtschreibung oder so eine Geschichte. Gut. Wir werden das jetzt einfach festlegen als Rosebus. Rosebus. Ab sofort heißt Cottbus auf Sorbisch Rosebus. Ja, gut. Also, ich kenne niemanden auch aus Rojebus, auch nicht diese. Kennst du nicht? Da haben sie da eben... Ach, Cottbus ist aber toll. Fahr mal nach Cottbus. Ich war noch nie in Cottbus. Ey, da musst du aber mal hinfahren. Cottbus ist nett. Ich war noch nicht mal zur Buga da und da ist alle Welt hingefahren. Ach so, nee, zur Buga war ich ohne. Da sind alle hingefahren und waren ganz begeistert. Ja, schwachsinnig. Na, man fährt doch nicht nach Cottbus, um jetzt irgendwelche Topfpflanzen anzukicken. Sondern lieber die netten, jungen Cottbuser Menschen. Das ist echt ein ganz herzlicher, eigener Schlag. Nee, also in Cottbus war ich noch nie. Doch, na, fahr mal hin, Heinz. Ja, was soll ich noch machen? Also ich meine, ich komme immer so verloren vor, wenn ich irgendwo alleine hinfahre in irgendeine Stadt. Na, dann steht man dann auf dem Bahnhofsvorplatz und überlegt sich, was man machen soll. Nee, dann gleich irgendwie so Cafés suchen, wo so Milchkaffee auch gibt. Ja? Ja. Milchkaffee ist wichtig, ja. Naja, so das, doch, das ist eine bestimmte Kultur, erkennt sich an der. Also wenn man jetzt Kaffee will, mit Sahne, dann weiß man schon, jetzt ist man doch nicht ganz richtig. Sondern eher in Wien. Nee, das ist ja nicht, nee, nicht Wien, nee, sondern Sahne ist ja mal so, ihr meint diese kleinen, ekligen Plastebecherchen. Wenn man die dann da an dem Nippelchen dann an der Ecke aufreißt, dann spritzt die sofort raus und man ist voll bekleckt. Oh, du meinst so eine Kaffeesahne? Ja, so eklig. Ich dachte jetzt so mit Schlag, ja. so mit so einem Häubchen Schlag. Nee, ich meine, sonst nehme ich, als von daher meine ich irgendwie, sagen wir, diese Milchkaffee-Grenze zwischen den Kulturen. Mhm. Was jetzt auch ein bisschen arrogant klingt, wie wenn ich... Kann ich mich auch nicht dazu zählen, ich trinke nämlich auch keinen Milchkaffee. Warum denn nicht? Weil ich generell überhaupt keinen Kaffee mag. Ach so, ja, da haben wir uns ja schon mal drunter unterhalten. Aha. Na klar, da habe ich doch... Da haben wir so ach ja, ich weiß. Ja, Kamillenbeutel unter die, in den Achseln. Und, um immer gut zu riechen. Ja, und Mangotee. Mangotee. Mhm. Der ist übrigens alle. Was sollen wir auf Ruf starten hier? Schickt Heinz Mangotee? Ja, wäre ich durchaus für empfänglich. Ja, wenn jetzt irgendjemand meine Adresse rausbekommt und mir jetzt Mangotee schickt. Ach, na, da ist doch aber jemand ganz bestimmt gemeint, oder? Nö. Ich freue mich von... Ach komm, komm, Heinz. Naja, wenn ich jetzt jemand ganz Bestimmtes meinen würde, dann hätte der auch schon meine Adresse. Weil, sag ruhig die. Man kann schon geschlechtsspezifisch bleiben. Ich möchte aber nicht die sagen. Ich möchte ganz geschlechtsneutral bleiben und ich freue mich über Mangotee von jedermann. Und jeder Frau. Ja, jedermann ist geschlechtsneutral, Heinz. Ich habe es ja gleich korrigiert. Mann, oh Mann. Ja. Na, da wird ja nächstens gleich wieder eine Deutschstunde fällig hier. Rechtschreibreform. Guten Abend. Heinz. Ach, die ist klasse. Vor allem mit den vielen Namen, das ist so viel, wenn man so viele Namen und kann. Und zum Schluss hin nochmal die Vokabeln aufgezählt werden. Ja, als Wolf. Frank, Maria, Hans. Ja. Und so. Und zum Schluss eben ein großes surrealistisches Gedicht, so. Die einzelnen Vokabeln. Nee, soll ich dir sagen, warum ich mich nicht gemeldet habe? Mhm. Man traut sich ja kaum noch bei Fritz anzurufen mit diesem Namen. Wieso? Naja, mit diesem tollen Spiel. Ach so. Ja, ja. Alter, da brauchst du ja von mir keine Angst haben. Ja. Hier wird ja nicht gespielt. Auf Straßen angesprochen. Ob du das Spiel bist. Ob das Spiel irgendwie mit mir was zu tun hat. Und, naja. Ich antworte dann immer mit, ich wüsste nicht, aber man weiß ja nicht. Ich hoffe es eigentlich nicht. Ach Mensch, da wächst einem dann aber doch so Reputation zu, ja? Mhm. Bei dir kann man Reisen gewinnen. Genau, man muss nur zwar richtige Platten abspielen. Ah ja. Ja? Dann habe ich ja wieder eine Reise gewonnen hier, oder? Nee, die müssen ja auch vom selben Interpreten sein. Bei mir gilt es nicht anders. Bei mir reicht es, wenn ich Fever von Peggy Lee und von Elvis spiele. Gut, dann hast du hier mit einer Reise gewonnen. Habe ich eine Reise gewonnen. Na, muss ich mir überlegen, wo ich Kind fahre. Nee, das bin ich ja. Ach so, wieso du? Naja, weil der bevor ja gesagt hat, welche Reise man gibt. Ey, dann bezahlst du die Reise aber auch, oder? Ja, ja, die bezahle ich. Wohin? Nach Charlottenburg. Wohin? Ach, nach Charlottenburg, nach Charlottenburg. Ja. Die verschenke ich weiter, die Reise. Jetzt ist doch eine Variante. Oder lass mir die 3,50 auszahlen. 3,90. Ja, oh Gott, ey, das ist ja galoppierend. Aber die würde ich sogar ausgeben. Ja, da steigen die Preise ja schneller, als der Bus fährt. Heinz. Richtig. Ich hätte doch die Alternative Oranienburg. Das ist ja auch immer ein beliebtes Reise. Oder auch Nauen. Nauen. Ja, ein Döneressen in Nauen. Oh Mann, Heinz, jetzt gräbst du aber ganz weit zurück in frühe Sprechfunktage. Die mit Sauerkraut gefüllten Döner im Nauener Bahnhof. Vom Nauener Bahnhofsimbiss. Vom Nauener Bahnhofsimbiss. Den gibt's bestimmt überhaupt gar nicht mehr. Hm. Weiß ich nicht. War noch nie in Nauen. Genauso wenig wie in Cottbus. Doch, ich bin in Nauen mal umgestiegen. Aber das tut jetzt nichts zur Sache. Da war ich gar nicht in Nauen, sondern nur auf dem Nauener Bahnhof. Also, das wäre jetzt übertrieben, wenn ich da jetzt sagen würde, ich kenne Nauen. Ich kenne den Bahnhof, aber sonst nichts. Und wie ist also der Bahnhof? Oh, toll. Wunderbar. Ganz toll. Schick. Gut zum Umsteigen geeignet oder muss man so Unterführungen? Ja, nee, damals war so eine Unterführung, weil die war noch geschlossen und dann musste man noch so eine irgendwie so um drei Ecken über so eine Straße rennen, weil die da irgendwas rumgebaut haben. Ja. Ey, ach Mensch, Heinz, die rufen hier heute an wie die Bekloppten, ey. Okay, woran liegt denn das, sag mal? Naja, ich lege jetzt den Schluss nahe, dass sie bekloppt sind, wenn sie da schon so... Ich habe ja gesagt, wie die Bekloppten. Naja, eben. Ja, ist doch wie, wenn aber man dann sagt... Aber da würde ich mich ja mit dazuzählen, insofern... Nee. Nee, würde ich jetzt nicht so pauschal sagen. Ach, jetzt hat einer aufgelegt. Ach, ein Feingeist. Na, den haben wir rausgegrault. Wir sind hier nicht bei Arte, Freundchen. So. So. Wir wollten eigentlich über Lebens... Über richtige Alternativen, die einem als Alternativen selbst zu Bewusstsein gekommen... Wie wär's denn mit Lebensgabelungen? Lebensgabelungen ist schön. Ne? Ja. Lebensgabelungen. So. Wann war denn... Hast du so eine ganz idealtypische Lebensgabelung? Ja, die habe ich. Max Frisch hat ja mal gesagt, dass jeder Mensch sich in seinem Leben mindestens dreimal verändern sollte. Sich dreimal verändern sollte? Ja. Was meint er mit verändern? Überhaupt. Es geht doch das mit Herrn K. von Frisch. Und Herr K. wird also getroffen auf der Straße und man sagt zu ihm, sie haben sich ja gar nicht verändert. Und sag mal, ey, das ist Brecht. Voll den Bildungsbürger wieder raushängen lassen, Icke. Nee, das war Frisch, dann war es eben nicht Herr K., aber es war auch ein Buchstabe mit einem Mann mit einem Buchstaben. Aber sie haben sich überhaupt nicht verändert, oh, sagte Herr K. und erbleichte? Hier wurde das als Frisch untergejubelt. Echt? Westdeutscher Bildungsnotstand, da wird er wieder, tritt er wieder plastisch vor Augen. Aber Frisch hat wirklich gesagt, dass man sich dreimal verändern soll in seinem Leben. Dann habe ich das jetzt so entwickelt, aber das trifft es ja auch, der meint Brecht es wohl auch. Haben sie Frisch draus gemacht, weil sie im Westen mal dachten, Brecht ist Kommunist? Ich habe im Westen auch Brecht gelesen. So ist es ja nun nicht. Heimlich? Nee. In kleinen revolutionären Zellen? Ja, unter der Bettdecke. Mit die Maßnahme? Mit Taschenlampen unter Bettdecken. Ja, Lob des Kommunismus? Nee, das nun gerade nicht. Du musst die Führung übernehmen. Nee, genau. Das Lob des Lernens. Das war auch klasse. Die musikalische Vertonung desselben. Das ist ein toller Song. Super. Heinz! Den könnte man auch mal zweimal spielen. Also wir den jetzt... Also, das wäre auch mal toll, wenn man den bei diesem Spiel da jetzt, wenn da jetzt zwei anrufen und spielen das Lied. Ja, und dann gewinnt man eine Reise nach Vladivostok. Oder nach Kuba. Ja, Archipel Gulag. Urlaub. Ja, wir waren aber bei meiner Lebensgabelung. Ja, genau danach wollte ich dich jetzt fragen, nach deiner Lebensgabelung, Heinz. Na, dann frag. Ja? Im Grunde habe ich dich da jetzt schon gefragt. Du hast nur gesagt, du wolltest mich jetzt fragen. Achso, Heinz? Ja? Sag mal, du bist doch ein alter Lebensgabler, oder? Ja, uralt. Lebensgabelstapler, um jetzt mal wieder ein besonders plattes Wortspiel nicht auszulassen. Man muss, warum macht man platte Wortspiele? Oder warum mache ich platte Wortspiele? Weil die einem so auf der Zunge liegen, dass man nicht umhin kann. Nee. Nee? Nee, das ist nur aus Angst, dass sie dann irgendein anderer Idiot macht und mir die dann wegnimmt. Von daher muss man ganz schnell selbst immer ganz wahllos alles, was so an Wortspielen möglich da ist, zack, zack, zack, zack, besetzen. Was ist so schlimm, wenn andere sich durch platte Wortspiele blamieren? Weil die machen das ja dann doch sowieso noch. Und dann war man aber schneller, dann war man der Erste. Naja, und dann kann man Copyright drauf anmelden, Tantiemen kassieren und lebt allein, sagen wir mal, von dem Schatz an 800 Mäschen Wortspielen, den man angehäuft hat. Bringt das echt so viel ein, ja. Ja. Ist doch toll, oder? Man macht abends einen blöden Witz und der wird dann im Tagesprogramm wird er dann nochmal als richtig frisch und neu und klasse verkauft. Ja, morgens beim Radio. Ist ein gutes Gefühl, sag ich dir, du. Und du weißt, der Rubel rollt. Und du kriegst Geld dafür. Und ich krieg Geld dafür. Super. Was will man mehr? Hut ab. Hut ab? Ja. Ja? So, Heinz, also, du wolltest mich jetzt was jetzt fragen. Müssen wir da zu deiner Lebensgabelung kommen. Ja. Ist das eine wirklich große Entscheidung oder wie viel, wenn du jetzt mal so dein Leben also, betrachtest? Wenn ich die großen nehme, dann habe ich da eine. Eine, die mit der sich die anderen nicht vergleichen können. Richtig. Ja. Und wie sah die aus? Die sah aus, dass ich vor 5 Jahren vor die Wahl gestellt blieb, in westdeutscher Provinz weiterzuleben oder nach Berlin zu ziehen. Und zwar war damals noch gar nicht die Wahl Berlin, sondern Potsdam. Also ich stand vor der Alternative, in westdeutscher Provinz weiterzuleben. Oder? Nenn mal die westdeutsche Provinz ruhig beim Namen. Wir wollen dich hier alle mit Name und Adresse ein bisschen geißeln. Na, die kennt keinen Schwein. Westdeutschland geißeln, ja, das ist ja das Tolle, das kennt keiner. Ich könnte mal den nächstgrößeren Ort sagen, den man vielleicht kennt. Sag mal. Saarbrücken, Landeshauptstadt des Saarlandes. Und dann aber jetzt, und der kleinere Ort? In der Nähe von Wiebelskirchen, wenn die Wiebelskirchen was sagt. Wiebelskirchen ist der Geburtsort von Honecker. Oh, damit haben wir jetzt aber die westdeutsche Provinz voll gegeißelt. Ja, sie hat gewissermaßen den Geburtsort für Honecker bereitgestellt ja, aber und damit historische Schuld auf sich geladen. Ja. Mann, oh Mann, unvorstellbar. Das sind doch aber Tatsachen, die heutzutage unter den Tisch gekehrt werden. Richtig. Heute will doch ja keiner mehr für die Geburt Honeckers verantwortlich sein. Tja. Ja? Freuen sich nur alle, dass er tot ist. Ich glaube auch nicht, dass die Siebelsgegner sich dafür verantwortlich fühlen. Die haben ihn doch in seinen ihr Schalmeigen-Orchester aufgenommen, oder? Als Ehrenmitglied. War die großartig. Ja, ich glaube, das war irgendwie so. Ob der da noch Ehrenbürger ist überhaupt? Ich glaube, die Schwester... Oder die werden heimlich im Ehrenbürgerbuch radiert haben, oder? Na, wenn, dann haben sie bestimmt offiziell rausgekickt. Meinst du? Weiß ich nicht, glaube ich. Oh. Mal so ein... Oh, Geschichtsgewalt, ja du. Gut, also, wie gesagt, ich stand vor der Wahl. Aber jetzt sag mal nochmal den genauen Ort. Das kennt doch keiner. Naja, deswegen ja. Naja, ist doch toll. Westdeutsche Käfer, das geht doch runter wie Öl. Da fühlt man sich doch gleich wohl hier. Was ist denn der Unterschied zu ostdeutschen Käfern, die auch kein Schwein kennt? Ja, westdeutsche Käfer sind so, wenn du da durch die Stadt gehst, dann haben die so... durchs Dorf. Dann haben die da zwar so eine gepflasterte Dorfstraße. Ja, und dann sind rechts und links so Zäune vor den immer gleich aussehenden neuen ein oder zwei Familienhäusern. Ja. Auch ganz neue, gebeizte, schöne Zäune. Und ja, davor ist dann noch so ungefähr einen Meter breiter Streifen so gehakt. Und da weißt, wenn man da jetzt sich gewissermaßen wie die RAF verhalten wollte, wenn man da Terror stiften will, wenn man da Unsicherheit und Zwist in der Bevölkerung sehen will, dann reicht es einfach, ein bisschen Staniolpapier auf das Gehakte zu werfen. Ah. Ja, und oder schon kommt so ein Dorf ins Rotieren, schon werden jetzt, sagen wir mal, Benzinfässer bereitgestellt, der Teer wird gekocht, um den Missetäter fertig zu machen. Aha. Und das ist im Osten dann doch anders. So? Ja, da hängt, da lungert's dann eher so ein bisschen rum und... Wir hatten keinen Vorgarten und auch keine gehakte... Vorgarten. Echt nicht? Zone, nee. Warum nicht? Konntet ihr euch nicht leisten? Ist ein voll verarmtes Dorf, Zonenrandgebiet im Westen? Nein, ich meine jetzt mir konkret. Also, ach so, ihr konkret. Ja. Aber so grundsätzlich stimmt doch diese Dorfbeschreibung, ja, oder? Ja. Wobei aber das nicht auch nicht so ganz war, weil durch das Dorf führte eine recht stark befahrene Bundesstraße. Und wer sich da noch einen Vorgarten geleistet hätte, wäre, glaube ich, eingegangen. Ach so. Die waren alle nach hinten raus, die Gärten. Ach so, dann waren die Hintergärten. Ja, hintergärtlerisch. Ja, wie hieß denn das Kaff nun? Das Kaff hieß Alzweiler. Alzweiler? Na, da freut man sich doch aber in Berlin oder Potsdam oder im Land Brandenburg zu leben, oder? Alzweiler. S? Du sprichst das so wie mit Z aus. Alzweiler, da war immer gleich an Alzheimer. Ja, denkt. Das wusste ich. Wurde mir auch schon oft unterstellt. Alzweiler. Ja. Alzweiler, toll. Ja, super. Die westdeutsche Provinz, ey, die hat's aber auch. Wenn dann gleich hammerhart kommt sie daher, Alzweiler. Wie viele Leute haben da gewohnt? Gott, frag mich doch sowas nicht. Also so wenig waren das gar nicht. Das war irgendwie, das war in so einer Verbandsgemeinde drin. Das war ja kein eigenständiger Ort. Möchte mal sagen, so. Ich weiß es nicht, ich kann nicht schätzen. Da bin ich immer schlecht drin mit sowas. Dann haue ich immer Zahlen raus, dann sind andere ganz beleidigt, weil andere Mittelstädte so viel haben. Und das stimmt überhaupt nicht, was ich hier von mir kriege. Und alle eher glücklich oder alle eher unglücklich, der Alzweiler? Der Alzweileraner? Ja, der Alzweileraner. Ich glaube nicht, dass man das so... einheitlich sagen kann. Sich seiner Provinzialität nicht bewusst. Und von daher relativ glücklich. Ja, warum auch? An Provinzialität ist ja erstmal nichts auszusetzen. Erstmal nicht? Nee, also, wenn man dann, wie gesagt, vor die Wahl gestellt wird, nach Potsdam zu ziehen, ja, dann schon. Oh, dann in der großen Stadt Potsdam. Der kleine Heinz am Straßenrand traut sich nicht über die Straße. Ach doch, hier hat er eine Bundesstraße durch Alzweiler. Ja, eine Bundesstraße. Ja, und ihr habt dann Kontakte zwischen beiden Stadthälften? Ja, jenseits und diesseits der Bundesstraße? Durch hochgehaltene Schilder, so Regieanweisungen. Ja. Ansonsten hatte die aber schon irgendwie die Mächtigkeit eines Flusses, den zu überschreiten, durchaus das Leben hätte kosten können. Ja, ich möchte beinahe sagen, beide Ortshälften waren relativ autark voneinander. Mhm. Ja, und dann in Potsdam. Oberalzweiler, Unteralzweiler. In Potsdam fuhr sogar eine Straßenbahn. Oi! Ganz was Bezaubertes. Das war dann schon toll, oder? Ja, das war schon faszinierend, ja. Und wurde aber als kommunistisches Blendwerk abgetan, im ersten Blick, nein, oder wie? Nein. Nee? Von mir bestimmt nicht. Naja, aber sagen wir mal, du bist doch dann historisch auch vorgeprägt worden. Ja, aber... Die müssen dir doch wahrscheinlich in deinem Geschichts- oder Sozialkundeunterricht Schreckensbilder aus der DDR gezeigt haben. Wahrscheinlich die Straßenbahn und ihre Opfer. Nee. Nicht? Du musst vergessen, dass das Saarland ja vom Grund her ein sozialdemokratisch regiertes Land war. Und wir hatten sogar nicht in Alzweiler direkt, aber in Saarbrücken gibt es auch einen Cottbusser und einen Tiflisser Platz. Die wurden extra umbenannt, als Honecker kam. Ach so. Mhm. Und dann wurde aber und galt die Straßenbahn schon als... Ja, Ja, die eine sozialdemokratische Errungenschaft schwerer Klassenkämpfe der deutschen Arbeiterbewegung, ja, aber eben der sozialdemokratischen nicht. Linie. Damals fielen auch die Entscheidungen, die wieder aufzubauen, die laufen jetzt, die Bauarbeiten da zum Wiederaufbau der Straßenbahn in Saarbrücken. Ach. Ganz fantastisch. Kick mal an, das ist ja echt die Ostifizierung da. Deutschland ist verostet. Tja, Deutschland, zittere. Ja, wie gesagt, und für diese Alternative stand ich dann. Und da habe ich dann erstmal eine Weile überlegt, ob ich das mache. Und hast du dir das auch so plastisch ausgemalt, wie dein weiteres Leben aussieht, wenn du jetzt nach Potsdam gehst und wie dein weiteres Leben aussieht? Im Plattenbau liegen sehen und, weiß ich nicht, mit Nylon-Einkaufsbeuteln nach Bananen anstehend. Ja, und so. Das hatte dann doch eine derartige Attraktivität, dass ja nichts anderes übrig blieb, als richtig, genau. Potsdam bzw. dann doch Berlin zu ziehen. Genau, diese etwas krude, wie soll ich sagen, ja, diese Vorstellung... Der Charme proletarischer ostdeutscher Ästhetik. Ja, die doch, also wie gesagt, das war vor fünf Jahren im Sommer und da war ja gerade so Nachwende. Ja. Und da fand ich das schon, also da würde ich da irgendwie voll mit dabei sein. Heinz, kannst du noch kurz beschreiben, wie dir dein weiteres Leben in Alzheim vorgestellt hättest? Es hieß nicht Alzheim, Alzweiler. Alzweiler. Alzheim ist voll. Ja, tut mir leid, Entschuldigung, das war jetzt volle Fehlleistung. Alzheimer. Ja. Na, wie ich mir das vorgestellt hätte? Na, ich leider unter der Alzweilerschen Krankheit. Das hätte ich mir so vorgestellt, dass ich, ich bin zu dem Zeitpunkt in Saarbrücken in die Schule gegangen, also hab da also auf dem Gymnasium, und wer mir das vorgestellt, weiß ich gar nicht. Ich hab gar keine Gedanken drüber gemacht eigentlich. Ich sah dann bloß diese Chance, hierher. Du hättest doch dann wahrscheinlich in die Alzweiler Nobilität eingeheiratet, möglicherweise. Sagen wir jetzt beim Apotheker. Und dann hört man zur Haute-Volée. Es gab im Ort keine Apotheke. Nee, meine Mutter war die Einzige, die da in der Hinsicht was tat. Die war nämlich Drogistin. Und der Rest des Ortes war... Ach so, dann warst du ja von vornherein, hörtest du schon zu den Privilegierten in Alzweiler. Das war sozusagen eine gute Partie. Du selber warst eine gute Partie. Ja, als Apotheke. Und du hättest jetzt, sagen wir mal, die Tochter des nächsten Großgrundbesitzers heiraten können. Naja, es gab ja in Westdeutschland diese komische Gebietsreform, sodass diese Großgrundbesitzer gar nicht mehr in der Form auftauchten. Ach so. Glaube ich. Weiß ich jetzt gar nicht. Aber ist ja auch egal. Jedenfalls halt nicht die bäuerlichen Strukturen hat man auch, glaube ich... Aber Gebietsreform ist doch keine Bodenreform. Nee, aber ich glaube, die bäuerlichen Strukturen hat dieser Ort auch in 70er Jahren abgeschüttelt. Ach so, na, wer wären dann da eine attraktive Partie gewesen in Alzweiler? Die Tochter vom Tankstellenbetreiber? Aber die Tankstelle lag blöderweise auf der anderen Straßenseite. Kam also nicht in Betracht. Ah! Richtig, genau richtig. Ach so, wie gesagt, wirklich auf der anderen Straßenseite. Scheiße! Ich hatte, wenn ich aus dem Fenster rausguckte, dann sah ich also auf, ich wohnte direkt an dieser Bundesstraße. Ich sah also auf diese Bundesstraße und gegenüber war die örtliche Sparkasse. Und ich wurde auch sogar gegenüber. Ja, und ich wurde sogar einmal angefahren. Da war so ein Zebrastreifen direkt vom Haus. Ja, ist kein Witz. Ich wurde einmal angefahren als Kind. Meine Mutter hat mich mit Auszügen, mit Überweisungen, ich sollte die in der Bank abgeben. Ja. Und ich ging also über den Zebrastreifen und wurde angefahren. Und habe dann krampfhaft diese Überweisungen festgehalten, noch 2 Stunden danach, bis mir die irgendjemand aus der Hand nahm. Ach, du bist aber echt ein treuer Bote. Ja. So als kleiner Junge. Vom Pfeil durchbohrt und dann aber doch noch die wichtige Nachricht übermitteln. Genau, ja. Großartig. Und das Beste war, das wurde dann so nachgestellt. Dann kam dann so ein Polizist und dann musste ich mich mit ihm dahinstellen und musste dann zeigen, wie ich die Hand ausgestreckt habe. Damit die auch alle sehen, dass ich rüber wollte, die Autofahrer. Ach so. Ja. Das hat man so gemacht in Alzweiler, dass man so die Hand ausstreckt? Genau. Ja, hat man in der Schule so. Wenn man am Zebrastreifen steht, dann muss man die Hand ausstrecken. Ah ja. Ja. Und in Wandschock, weil hier haben dann neue Taxis gehalten, oder? Ja, der eine eben, wie gesagt, nicht, der ist dann durchgefahren. Ja, ja. Und Zeuge waren Postbote, der auf seinem Auto da rumgekurft ist. Der hat nämlich angehalten, der wurde dann als Zeuge vernommen. Der war im Auto, der war schon motorisiert, der Postbote. Der war motorisiert, ja, der hat doch angehalten. Mhm. Die Frau, die mich umgefahren hat, also nicht direkt umgefahren, also sie hat mich angefahren am Bein und ich hatte aber auch nichts Bleibendes. Ich war nur 2 Tage krank. Ja. Und die hat auch dadurch den Führerschein verloren. Au, das ist aber bitter. Ja. Oder? Also naja. Dafür, dass du jetzt, sagen wir mal, ja nicht hast an deinem Bein? Naja, ich habe die Entscheidung ja nicht getroffen. Ah ja. Hättest du dich doch aber für die Frau verwenden können. Als kleines Kind? Ist mir doch egal, ob die den Führerschein verliert. Mensch. In Alzweiler ist man doch mit einem gesunden Egoismus groß geworden, oder? Da ist mir mein Bein aber näher als der Führerschein fremder Frauen. Ah, insofern war ich ja für den Osten auch gewappnet. Ja. Nee? Ah ja, hast du schon die rechte Ellbogenmentalität gehabt? Richtig. Und den Ostern erstmal arbeiten beigebracht. Genau, damit sie mal sehen, wie das ist. Ja. Ja, ich bin sozusagen. Damit sie mal spaßhalber mal sehen, wie das ist mit dem Arbeiten. Genau. Ja. Nur so aus Quatsch mal zeigen, wie das ist mit dem Arbeiten. Ja, das war sozusagen ein missionarischer Auftrag, ja, den sie hier verschlagen hat. Gut, Heinz. Gut. Dann danke ich dafür. Du hast echt, war eine klare Entscheidung hast du da getroffen. Und lass dir versichert sein, du hast die rechte Entscheidung getroffen. Ja, ich habe es auch bis jetzt noch nicht bereut, obwohl ich jetzt wieder im Westen wohne, muss ja? ich verstehen. Heinz, selbst wenn sie dich anfahren sollten hier in Berlin, lass dich nicht abbringen von dieser Entscheidung, die war richtig. Ja? Ja? Nee, beim nächsten Anfahrversuch ziehe ich wieder weg. Dann nimmst du dir vorher den Führerschein weg. Heinz, ich danke dir sehr für deinen, ja. Danke dir sehr für deinen Anruf, ja? Ja, bitteschön, schönen Abend noch. Ja, tschüss. Und Kinder, jetzt bin ich hier voll alle durcheinander, voll im Verzug. Wir müssen jetzt natürlich erstmal den Davids Zusammenschnitt der letzten Sendung uns hier gemeinsam anhören. Auch wenn das jetzt irgendwie eine halbe Stunde vor Ende der Sendung ist und es ist eher ungewöhnlich, dass er so spät kommt. Außerdem ist der halbautomatische Anrufbeantworter noch tätig. Der hat die Telefonnummer 721 39 32. 721 39 32, ebenfalls in Potsdam. Und da könnt ihr eure Lebensgabelungen, entscheidende Lebensgabelungen, eine Liste eine alternative Liste eurer Biografie erstellen oder beitragen dazu, dass die in repräsentativer Art und Weise hier erstellt wird. 721 39 32, der halbautomatische Anrufbeantworter. Und wir hören uns jetzt erstmal hier Olle Zusammenschnitt von David an, von der letzten Sendung. Ja? Bis gleich, und dann kommen ja sicher auch wahrscheinlich gleich die Nachrichten. Tschüss, bis gleich. Ach, hallo Jürgen. Ja, hallo. Hallo. Hallo. Na? Na? Wie geht's? Naja, muss ja. Naja, muss ja, ne? Ach, schönes Wetter draußen. Hm? Naja, ist ja auch November, ne? Ja. Ja. Ich habe hier gerade mal ein bisschen angefangen zu kochen. Ja, ja. Weiß aber irgendwie noch nicht so genau was. Nee, auch nicht. Irgendwie echt noch keine Ahnung, du. Schwierig, wa? Ja, es gibt ja auch immer so viele Faktoren, die dabei zu bedenken sind. Ja. Tausende. Ach man, ist das ein Ärger, dass man nicht alles bedenken muss. Mann. Vielleicht sollten wir erstmal einen Herd anschmeißen einfach. Ja, einen Gas- oder einen Elektroherd? Ist Gas, ne? Ja, ja, richtig. Ja, hast du Streichhölzer? Ja. Na, dann mach mal an. Aha. So, und jetzt? Na, das musst du da wissen. Nee, weiß ich nicht. Wann hast du das erste Mal was gekocht? Da war ich 12. Und was hast du gekocht? Bratkartoffeln. Ja. Ja. Und hatte dein Leben verändert oder irgendwie, sagen wir, nachhaltig beeinflusst? Ja, ich habe gemerkt, dass man Bratkartoffeln nicht kochen kann. Und was war der Anlass? Wie? Dass du als 12-Jähriger, das ist ja schon fast Kinderarbeit dann, oder? Ja, nee, ich dachte mir damals, ich müsste irgendwie was tun, was mich ein bisschen von der Masse der 12-Jährigen abhebt. So. Ja. Ich wollte einfach mal wieder einen Meilenstein in meiner Biografie setzen. Ist ja interessant, da kann man ja vielleicht lernen von. Hast du schon mal gekocht? Nee. Das ist super, dann kannst du jetzt auch mal was für deine Biografie tun. Super. Ja. Dann müssen wir aber was kochen, was nicht so schwer ist. Na ja. Eine kalte Platte zum Beispiel. Erste coole Platte. Ach, die wird ja auch nicht gekocht. Sauerkraut. Hm, haben wir, glaube ich, nicht da. Würstel. Nee, ist mir, glaube ich, zu riskant. Ja, oder Pommes de terre. Hm, also doch Bratkartoffeln. Überleg mal einen Moment. Okay, machen wir Bratkartoffeln. Lecker, lecker, lecker. Genau, da brauchen wir erstmal eine Pfanne. Aha. Da muss Fett rein und es muss heiß gemacht werden. Öl oder Margarine? Nehmen wir mal Butter. Und dann die Kartoffeln roh ins heiße Fett. Genau. Aha. Ja, ich sehe schon, du bist nicht umgegangen. Ist irre, oder? Du hast echt Talent. Dankeschön, du trägst ja ja. Das fasziniert mich auch irgendwo an dir. Ja, fasziniert mich an mir auch. Ja. Ja, und dann ist es besser, nicht ganze Kartoffeln zu nehmen, sondern die zu zerschneiden vorher. Ach so. Geht dann einfach schneller. Toll. Willst du das machen? Na, ich hab doch ein bisschen jetzt halt doch ein bisschen Angst, dass es mich überfordert. Ja, nee, ist nicht so schwer. Ich kann es dir ja mal vormachen. Komm. Ja. Guck mal, setz es hier an. Ja, mach mal ganz vorsichtig. Dann geht man mit dem Messer durch die ganze Kartoffel. Ach so. Siehst du? Ach, das ist ja interessant. Ja, so leicht geht es. Mhm. Komm, probier mal. Na gut, na gut. Hier. Ich kümmere mich schon mal um die Pfanne und. Dann mach mal. Ja. Als ich das erste Mal Bratkartoffeln gemacht hatte, da war es richtig schwierig. Aber jetzt habe ich, glaube ich, schon ein bisschen Übung. Ja, und die Bratkartoffeln hast du jetzt aber auch rein für dich gekocht. Mhm. Hast du noch irgendwelche Würze dazu getan? Ja, aber nur ganz wenig. Das ist ja dann aber doch die hohe Schule der Bratkartoffelkocherei. Mein Gott. Ja, hast du denn noch so ein Ei drüber gemacht? Ei? Nee. Ist lecker, wenn man dann noch Ei drüber macht. Ja, kann man ja später immer noch machen. Aha. So, jetzt machen wir ein bisschen hin mit den Kartoffeln. Wieso soll ich hin machen? Ja, der Fett brutzelt hier schon. Ja, ja. Wie viele Kartoffeln hast du schon? 31. 31 erst? Für alle reicht es nicht, sagt Heiner Müller. Ach, ist okay. Aha. Los, renn jetzt damit. Na ja. Meinst du, wie lange die brauchen? Hm. Na, schätz mal. Mann, jetzt bin ich hier völlig überfragt. Schätz doch mal, 20 Minuten, 2 Stunden. Jeder, der nicht ich ist, weiß mehr. Aber die Kunst des Kochens besteht nicht nur im Wissen ums Kochen. Integrierte Eieruhr, sag ich nur. Richtig. Ja? Zeitgefühl und perfektes Timing, das ist es, worauf es ankommt beim Kochen. Könntest du so eine direkte Linie ziehen von der integrierten Eieruhr zu Problemen, die du im heutigen Leben hast? Nee. Bist du dir sicher? Ja, doch. Bist du grundsätzlich nicht? Also auf Anhieb nicht, tut mir leid. Ja, aber vielleicht ist das so eine Entschuldigung auch der Ausdruck eines Lernprozesses. Stimmt, hast recht. Meine integrierte Eieruhr ist eine notwendige Bedingung für Problembewältigung an sich. Die resultiert aus der integrierten Eieruhr? Ja, unter anderem. Toll. Ja, toll, haben wir doch wieder was gelernt am Ende. Am Ende ist gut. The minute you walked in the joint, I could see you were a man of distinction, a real big spender, good looking, so refined. Say, wouldn't you like to know what's going on in my mind? So let me get right to the point. I don't pop my cork for every guy I see. Wouldn't you like to have fun, fun, fun? How's about a few laughs, laughs? I can show you a good time. Let me show you a good time. The minute you walked in the joint, I could see you were a man of distinction, a real big spender, good looking, so refined. Say, wouldn't you like to know what's going on in my mind? So let me get right to the point. I don't pop my cork for every guy I see. Pegilium 0:30. Fritz, Kurzinfo. Hilfsflüge. Die USA haben gestern damit begonnen, eine Luftbrücke zur Versorgung der Flüchtlinge im sairisch-ruandischen Grenzgebiet aufzubauen. Zunächst flogen zwei Frachtflugzeuge in die ruandische Hauptstadt Kigali und ins kenianische Mombasa. Von dort aus sowie von Entebbe in Uganda sollen die Versorgungsflüge starten. Machtkampf. Das Verfassungsgericht Belarusslands hat am Abend ein Verfahren gegen Präsident Lukaschenko eingeleitet. Auf Antrag einer Gruppe von Parlamentariern soll geprüft werden, ob das von Lukaschenko für den kommenden Sonntag angesetzte Referendum verfassungswidrig ist. Lukaschenko will mit den Volksabstimmungen seine Befugnisse ausweiten. Deswegen steckt Belarusland in einer innenpolitischen Krise. Shuttle-Mission. Die US-Raumfähre Columbia ist am Abend von Cape Canaveral aus zu einem 16-tägigen Flug ins All gestartet. Unter den 5 Astronauten befindet sich der 61-jährige Stowe Magwave, der zum 6. Mal an einem Weltraumflug teilnimmt. Die Columbia hat das deutsch-amerikanische Teleskop Astro Spaß an Bord. Veto. Die Wiederwahl von UNO-Generalsekretär Boutros Ghali ist am Einspruch der USA gescheitert. Alle anderen 14 Staaten stimmten für eine zweite Amtszeit des 74-jährigen Ägypter. Die US-Regierung wirft Boutros Ghali vor, keine UNO eingeleitet zu haben. Beobachter rechnen mit einer langwierigen Suche nach einem Kompromisskandidaten. Sport. Mit Fußball. Im Achtelfinale des UEFA-Pokals gewann der Karlsruher SC bei Brøndby Kopenhagen 3:1. Schalke 04 unterlag beim FC Brügge mit 1:2. Und der HSV zog bei AS Monaco mit 0:3 den kürzeren. Wetter. In dieser Nacht im Fritz-Radeland gering bewölkt, 2 bis minus 1 Grad, deshalb Glättegefahr. Verkehr. Zunächst eine aktuelle Warnung von der Autobahn A9 von Nürnberg Richtung Berlin und Gegenfahrtrichtung. Zwischen Brück und Beelitz Sperrung der Richtungsfahrbahn Berlin nach LKW-Unfall. Ab Brück-Linthe wird der Verkehr jetzt vollständig abgeleitet. Sperrung des linken Fahrstreifens Richtung Leipzig für diese Bergungsarbeiten. Es kommt in beiden Fahrtrichtungen zu massiven Stauerscheinungen. Bitte diesen Bereich weiträumig umfahren. A10 zwischen den Reikenwerder und Potsdam in beiden Richtungen Bauarbeiten, eine Spurstau Gefahr. A13 zwischen Freiwald und Duben Richtung Dresden bis Freitag Sperrung einer Spur. Grund auch hier Bauarbeiten. Das war ein Fritz Kurzinfo mit Matthew Kerkhoff. Exakt, zwei folgende Wörter. Fritz Party, lauter, lauter Musik, Cottbus, 1. Dezember und Party. Siehst du? Ist ein Sonntag. Kann man auch hingehen dann. Genau. Und? Ist mit Guta. Und die Creme 21. Na bitte. Und die Fantastischen 4. Alle live. Geht doch. Und du? Na, ich doch nee. Oh, mach mal. Nee, also, weißt du hier. 7/8 Ewigkeiten später. Und dann auch die Bräute, Alter. Wir wollen doch nur das eine. Aber es sein muss. Sonntag, 1. Dezember, 18 Uhr in der Messehalle am Stadtring in Cottbus. Die Fritz-Party zum Hingehen. Mit Guta, Creme 21, den Fantastischen Vier sowie Mike Lehmann zum ersten Mal live auf der Bühne in seiner Rolle als Mike Lehmann Band. Karten unter 0355 53 60 01 0355 53 60 01 und an allen Vorverkaufsstellen. Die Fritz-Party in Cottbus. Nur am 1. Dezember und auf keinem anderen Planeten als der Crazy World of Music. Von Fritz. Hi Kinder, wir haben noch eine halbe Stunde. Der Anrufbeantworter ist auch noch eine halbe Stunde tätig. 721 39 32 ist seine Nummer. 721 39 32 ist seine Nummer in Potsdam. Meine ist 74 81 110. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja, ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Jetzt aber schnell noch eine Musik von Peggy Lee und zwar für Heinz. Heinz, ich hoffe, du hörst noch zu. Black Coffee. I'm feeling mighty lonesome. Haven't slept a wink. I walk the floor and watch the door, and in between I drink black coffee. Love's a hand-me-down brew. Ich bin unvorstellbar, dass sie Mango-Tee singt. I'll never know a Sunday in this weekday room. I'm talking to the shadows, 1 o'clock till 4. And Lord, how slow the moments go when all I do is pour black coffee. Since the blues caught my eye, I'm hanging out on Monday, my Sunday dreams too dry. Now man is born to go loving. Woman's born to weep and fret, to stay at home and tend her oven and drown her past regrets in coffee and cigarettes. I'm mooning all the morning, morning all the night, and in between it's nicotine and not much heart to fight. Black coffee, feeling low as the ground. It's driving me crazy, this waiting for my baby to maybe come around. Peggy Lee. Ist das nicht eine Stimme? Die singt doch die lauteste Trompete an die Wand, oder? Großartig. So, wie machen wir das jetzt? Jetzt haben wir noch 20 Minuten Zeit zu telefonieren. 721 39 32 hat der halbautomatische Anrufbeantworter. Ruft den doch an hier, wenn ihr hier nicht mehr durchkommt oder keinerlei Chancen seht, aber doch wichtig zu sagen habt. 721 39 32. Vorwahl ist 0331. Hier ist ja mal keine Vorauswahl bei mir, sondern wenn man hier anruft, zack, ist man drinne. Und das sorgt natürlich auch dafür, dass möglicherweise unberechenbare junge Menschen drinne sind. Menschen, die, sagen wir mal, nicht wirklich was zum Thema zu erzählen haben. Ich sag mir überlegt, vielleicht könnt ihr selber die Vorauswahl machen. Tafel, bist denn du? Hi, hier ist Katharina. Katharina? Ja. Wie alt bist denn du? 27. Und was bist du vom Beruf? Arbeitslos im Moment. Na, das ist ja aber kein Beruf, das ist ja deine Tätigkeit. Ja, leider. Der Beruf? Ansonsten in der Gastronomie. In der Gastronomie. Ja. Da hast du ja Menschenkenntnis. Nein, etwas. Ja, doch ein bisschen. Könntest du mir ein bisschen assistieren, wie war das, Katharina? Katharina, genau. Katharina, könntest du mir assistieren? Ja. Ja, dann würde ich jetzt hier auf der anderen Leitung irgendwie, sagen wir mal, irgendeinen jungen Menschen ansprechen und du müsstest den kurz abchecken. Für mich. Und sagen, ob ich mich jetzt mit dem unterhalten soll oder ob oder du müsstest ihn noch abwimmeln. Wollen wir das so machen? Ich kann es versuchen, ja. Ja? Aber sei unbestechlich. Ja, ganz unbestechlich. Ja, lass dich da nicht irgendwie um den Finger wickeln. Sondern du musst ihn ein bisschen checken, fragst ihn mal so, ob du, und dann sagst du, dann kannst du zu mir sagen, du Kunde, ich glaube, der hat was zu sagen. Das ist ein interessanter Mensch, versuch es mal mit dem. Okay. Und könntest mir auch noch ein Stichwort geben, ja, dass ich gleich irgendwie, zack, gleich rinnieren kann ins Gespräch. Müsstest mir sagen, wie der heißt und so. Ja. Also musst du den Namen abfragen, dass man ungefähr eine Vorstellung davon hat. Okay. Dann versuch es jetzt mal. Kannst ansprechen. Hallo, wer bist denn du? Hallo, hier ist Michelle. Hallo Michelle, wie alt bist du? Ich bin 30. 30? Ja. Und was möchtest du gern dem Kuttner jetzt erzählen? So in kurzen... Eigentlich hatte ich ihm so viel zu sagen, aber ich habe nicht damit gerechnet, dass du dran bist. Also. Ja, das ist natürlich bei Fritz so. Da gibt es immer Überraschungen, aber... Ja. Was kannst du denn, kannst du das irgendwie so ganz kurz zusammenfassen? Sagen wir mal, wie eine Inhaltsangabe vom Buch, so Kapitel 1, ich will das erzählen. Eigentlich wollte ich ihm was ganz Persönliches fragen. Ich glaube aber eher, er würde dich Persönliches fragen. Also komm. Eine Chance hast du noch, ansonsten sage ich zu Kuttner nein. Also mir ist was auf jeden Fall bei Kuttner. Und zwar nach seiner Wiedergeburt. Also ist mir aufgefallen in der Fernsehsendung. Okay. Kuttner? Ja? Nee. Schmeiß mal raus. Ja. Tut mir leid. Ja, tut mir leid. Katharina, versuchen wir es mit dem Nächsten. Aber du machst es ganz gut. Danke. Ja? Okay. Machen wir weiter so. Zack. Hallo, wer bist denn du? Ja, ich bin Sebastian. Hi Sebastian. Und dein Alter? 21 Jahre. Mhm. Und woher kommst du? Woher ich komme, ist ein bisschen schwierig. Von Rügen, aber ich bin jetzt in Berlin. Ah, und warum bist du von Rügen nach Berlin gezogen? Weil ich nur hier das studieren kann, was ich studieren will. Was studierst du denn? Landschaftsarchitektur und Umweltplanung. Ah ja, und was möchtest du gerne dem Kuttner erzählen, so ganz kurz gesagt? Na, ich habe ein schönes Bild noch, statt des Zweiges, der sich verästelt, wie so ein Flussdelta. Mhm. Am Anfang schwimmt man immer noch auf dem großen Strom und denkt, da gibt's nichts anderes. Und dann merkt man dann doch, dass es immer mehr Abzweigungen gibt. So Unterströmung sozusagen, ja? Irgendwann ist man im heillosesten Durcheinander. Das, finde ich, hört sich ganz gut an. Ich gebe dich mal weiter. So. Ja, danke, Katharina. Wie heißt der denn, Katharina? Sebastian. Ja. Und noch ein Stichwort, wie alt ist er ungefähr? Das habe ich vergessen. 21. Ja, genau. Und er sagt, das Leben wäre, so dieser Entscheidungsstrom wäre wie ein Flussdelta. Ja. Sebastian, ich habe gehört, du hast noch ein schönes Bild zur Beschreibung jetzt gewissermaßen von Alternativen, die man im Leben hat. Welches Bild hast du denn da gefunden? Ja, gut, na, ich habe das gerade schon mal deiner Assistentin erzählt. Also das ja. Ist eher so wie so ein Flussdelta, beziehungsweise... Am Anfang noch kein Delta, sondern so ersten Fluss. Man denkt, da gibt's nichts anderes. Man schwimmt da immer geradeaus. Ja. Und dann fängt's aber an, sich mörderisch zu verästeln. Na, erstmal so ganz, wird einem ganz zufällig bewusst, da gibt's auch noch Abzweigungen. Da wundert man sich erstmal. Und irgendwann, man versucht ja vielleicht eine Richtung beizubehalten. Vielleicht ist man auch neugierig und geht gleich in die erstbeste Abzweigung. Irgendwann befindet man sich im heillosesten Durcheinander. Ja. Und man kommt aber nur an einem Punkt, landet man dann im Meer des Todes quasi. Sozusagen. Man kommt immer nur an einer Stelle, hat einen Weg zurückgelegt. Ja, also man kann nicht ausweichen, also man kommt immer zum Meer, ne? Wann im Leben fing es dann an, sich bei dir zu verästeln? Das ist ein bisschen schwierig. Vielleicht, als ich umgezogen bin, habe ich dann doch gemerkt, dass man auch mal abbiegen kann vom Hauptstrom. Und dann, als ich angefangen habe, vielleicht ein Instrument zu lernen, also ich hatte überhaupt keine Veranlassung, ich war nicht besonders musikalisch oder so. Aber du hattest schon die Vorstellung, so ungefähr würde mein Leben weiterlaufen mit Instrument, so läuft mein Leben weiter ohne Instrument. Ja, das ist eher ein bisschen rückwirkend. Also man sieht das dann, weil daraus hat sich dann wieder was anderes. Dann versuch dich aber nochmal mit dem heutigen Wissen in die Entscheidungssituation zurückzuversetzen und beide Lebensperspektiven, ein Sebastian-Leben ohne Instrument, ein Sebastian-Leben mit Instrument zu beschreiben. Dass man einfach mal den Unterschied sieht. Ja, also ohne Instrument wäre es sicherlich gegangen, dass ich mich mehr so auf irgendwie irgendwas, was mich auch interessiert hat, Astronomie oder Wissenschaften jedenfalls gestürzt hätte und mich da richtig engagiert hätte und vielleicht heute irgendwie da was in der Richtung machen würde. Und mit Instrument habe ich dann auch immer stärker überlegt, ob es da auch irgendwie was, was Gefühlsmäßiges bei gibt. Also die Sterne gewissermaßen nicht beschreiben, sondern besingen. Ja, also inzwischen habe ich eben eine Kombination gefunden, ne? Wie sieht das aus? Du, bei sternenklarer Nacht stehst du mit deiner Gitarre unter dem Fenster einer jungen Frau, schaust hoch in die Sterne und singst dazu. Na, ich sag mir zum Beispiel, also diese Sterne, das sind irgendwie alles recht entfernte Sonnen und man kann da auch ganz interessante Sachen drüber erfahren, aber manchmal sind es auch einfach nur schön, wenn man drunter lang geht mit jemandem an seiner Seite oder so. Und da hast du dich dann doch lieber für drunter lang gehen entschieden. Ja, das wechselt halt, ne? Ah ja. Ach, bist aber auch noch ein Sternbeobachter. Auch das noch, ja. Ach, kennst du denn noch so schöne Sternbilder? Na, ich bin ein Orion-Fan, obwohl das ja so ein ganz bekanntes ist. Ja, ist doch das schönste Sternbild, oder? Finde ich auch, diese drei Gürtelsterne sind großartig. Wie zu Hause immer. Ja, wie dieses Sternbild zusammenhalten in der Mitte. Und vor allem, wenn man da ein bisschen was gehört hat, da kommt ja dann gleich der Stier nebenan. Ja. Und dieser Stier beschützt ja die Plejaden, was ja so ein kleiner Sternhaufen ist. Ja. Also in der Mythologie. Ja, ja, ja. Das passt so schön zusammen, das ist schön. Ach, da kannst du dann richtig, wenn jetzt irgendwie, sagen wir mal, unbewölkter Himmel ist, dann kannst du richtig schöne Sternengeschichten erzählen. Vom Stier, der die Plejaden bewacht. Ja, das zum Beispiel kann ich erzählen. Und vielleicht noch was von Zwillingen oder so. Castor und Pollux, richtig? Mhm. Und dann zum großen Bär, hast du da auch noch eine Geschichte? Nee, tut mir leid. Ah ja. Ich habe da auch noch so viele andere Sachen, für die ich mich auch interessiere. Und aber so das Reiterlein da auf dem großen Wagen? Nee, du, das weiß ich noch gar nicht. Das sieht man doch nur mit guten Augen. Siehst du, ist man da auf der Deichsel, auf einem dieser Deichselsterne, ich glaube auf dem zweiten Deichselstern, da ist oben noch so ein ganz kleiner Stern drauf. Das heißt das Reiterlein. Aha. Ja. Muss ich mal. Ach na, da guck mal hin, das ist schön, du. Da musst du aber gute Augen haben. Ja, ich denke, das klappt. Sebastian, ich danke dir erstmal. Ja, danke dir auch. Tschüss. Tschüss. Katharina. Ja? Du bist eine großartige Assistentin. Dankeschön. Ich suche noch einen Job, also. der kostet dich ja jetzt Geld. Hm? Der kostet dich ja jetzt Geld, dieser Job hier im Moment. Ach, da stehe ich noch durch, so. Ja, denke ich auch. Oder? Das ist so eine unsägliche Knickerigkeit unter manchen Leuten, oder? Mit dem Telefonieren? Mit dem Telefonieren. Also wenn man jetzt, sagen wir mal, um 12:45 telefoniert, dann kann man wahrscheinlich eine Viertelstunde für 12 Pfennig telefonieren, oder? Wie also ist da der Takt? Ich höre im Hintergrund den Gebührenzähler piepen, aber ich kümmere mich da im Moment nicht drum, weil das bringt Spaß. Und ob ich jetzt hier für Geld ausgebe oder ins Kino gehe, da bin ich hiermit auch noch günstiger. Das hast du aber schön gesagt. Danke. Und ich bin quasi Robert Burns. Nee, wie heißt der? Shootingstar? Keine Ahnung. Ich Edward so Burns? Ach, Mann, ich sag, du bist Sean Connery, dann liegst du schon ganz gut. Sean Connery? Warte mal, jetzt müssen wir schnell nochmal rauskriegen, wie der hieß, oder? Also würde mich schon mal interessieren. Ich weiß gar nicht, wen du meinst. Hier, da war vorhin Präsentation. Hier, die. Jetzt müssen wir bloß auf den Shootingstar hören. Die quatschen jetzt erstmal hier eine Weile. Ich kenne mich ja auch immer nicht aus mit Schauspielern. Ja. Aber ist doch gut, wenn man mal einen neuen Schauspielernamen lernt, oder? Ja, okay. Dann sieht man immer ein bisschen cool und aktuell aus. Du vielleicht nicht, aber ich. In der Liebe hapert es bei beiden erheblich. Oder sollte sie etwa die Richtige sein? Entschuldigt mal, wann habt ihr euch kennengelernt? Mittwoch. Dann habt ihr also wann geheiratet? Donnerstag. Das beruhigt mich kolossal, Schatz. Ich dachte schon, Sie hätten überstürzt gehandelt. Fritz präsentiert die Preview einer Komödie mit Shootingstar Edward Burns. Edward Burns, Shootingstar Edward Burns. Ah ja. Hey, da sind wir wieder voll auf dem Laufenden. Absolut, also ich gehe morgen raus und sage, also der neue Shootingstar... Also heißt Edward Burns. Wie toll. Und das alles ist eine Preview, also wir sind noch ganz, ganz davor. Der Film ist noch ja nicht da, sondern der wird erst in der Zukunft gepreviewt. Wir sind ganz, ganz vorne. Wir sind echte Trendsetter, wenn wir jetzt Shooting Star Edward Burns sagen. Der wird gesehen werden, sozusagen. Der wird erst gesehen werden. Und der wird erst vorgesehen werden. Gepreviewt. Oh, weia. Ja. Ja, und danach erst wird er geviewt. Sozusagen. Und wir wissen jetzt schon vor der Preview, ist ein Shooting Star. Edward Burns heißt er. Ja, und das, bevor ihn überhaupt jemand gesehen hat. Das ist doch toll. Richtig toll, oder? Also ganz klasse. Da werden wir morgen beide auf den Straßen umhergehen und allen Leuten was vom Shootingstar Edward Burns erzählen. Ja, und jeder wird mich vermutlich angucken und sagen, Fritz, der wird demnächst gepreviewt. Ja. Also, kein Problem. Katharina, wie ist es bei dir mit den Lebensgabelungen? Hast du schon mal einige. Ja, und schon mal vor einer richtig großen Gabelung gestanden? Ja. Wo also die Wege, sagen wir mal, fast diametral entgegengesetzt entgegengesetzte Richtungen hatten? Auf jeden Fall. In welche Richtung führte denn die eine Zinke deines Lebens? Das eine führte ganz gemütlich weiterhin als Tochter meiner Eltern, so schweigen, den Mund halten und ganz friedliches Familienleben haben. Und hast du reiche Eltern? Nö, ja. Da kannst du ruhig, muss man sich ja nicht schämen dafür. Ja, so dazwischen, also recht wohlhabend. In Westdeutschland eher. Genau, woher weißt du das? Das ist Menschenkenntnis, glaube ich. Ja, also in Norddeutschland, ja. Ja, könntest du ungefähr mal das Ausmaß des Reichtums beschreiben, nur so ungefähr skizzieren? Oder ist nicht kein... Mahagoni, Leder und 2 Autos. Oi. Also so... Und wie groß war der Garten? Wie viel Quadratmeter? Kein Garten, aber eine 11-Zimmer-Wohnung. Eine 11-Zimmer-Wohnung? Ja, das finde ich auch. Und da haben deine beiden Eltern... allein drin gewohnt oder wohnt sie wahrscheinlich noch. Und du auch, erstmal. Ja, ich habe auch noch 2 Brüder, die da auch, also halt als Kinder auch mit drin gewohnt also haben. Also 5 Personen. Ja, genau. In einer 11-Zimmer-Wohnung. Wie teilt man denn eine 11-Zimmer-Wohnung ein? Was für Zimmer hat man denn da? 3 Kinderzimmer? Nee, da hat man 2 Etagen. Das war über einem öffentlichen Gebäude, Bundespost. Ja. Und da hat man halt 2 Etagen. Und unten sind 6 Zimmer und oben sind 5 Zimmer. Ja. Jeweils mit Küche, Bad. Und, die Etagen waren in Generationen zugeteilt? Genau, oder? Das. Ja, oben die Eltern? Nee, unten die Eltern. Unten die Eltern, oben die Kinder, genau. Bei 5 Zimmern wäre ihnen doch zu eng gewesen, den Eltern. Ach, ich weiß nicht. Ich glaube, sie hatten einfach keine Lust mehr, noch eine Treppe hochzulaufen. Ja. Ach so, aber was macht man denn mit 6 Zimmern, wenn da jetzt 2 Eltern in 6 Zimmern wohnen? Dann haben die getrennte Schlafzimmer? Damals nicht, heute vielleicht. Ich meine, heute sind sie zu zweit in der Wohnung. Also. Gut. Also aber quasi eh, dann nehmen wir mal von eben Schlafzimmer. Also ich wollte jetzt bloß mal, um jetzt sagen wir mal den Zimmern Sinn zu geben. Das kann ich nur sagen. Dann könnte man sagen, jeder hat ein eigenes Arbeitszimmer, einer hat noch ein... Sag mal, und haben die denn aber auch gearbeitet zu Hause? Was haben die denn da gemacht? Sozialpädagogen und Erzieher, glaube ich. Ach so, und dann aber richtig jeder ein Arbeitszimmer. Ja, noch angefangen zu studieren und sowas. Also, ja. Ja, und dann halt einen Raum, damit man schneiden kann, also schneidern. Ja. Meine Mutter gemacht und so weiter und so fort. Also sie haben die Räume schon voll gekriegt, glaube ich. Ei. Ja. Und das war jetzt die eine Weggabelung, die Drohung, jetzt in einer 11-Zimmer-Wohnung irgendwo in Westdeutschland unter der Fuchtel der Eltern zu verkümmern. Ja, oder als weiterhin als liebe Tochter den Mund zu halten, sag ich mal. Und die andere Weggabelung war... Hätten die dich zur Berufstätigkeit gezwungen, deine Eltern? Oder hättest du da auch ewig auskommen können auf Kosten deiner Eltern? Nö, die hätten mich schon zur Berufstätigkeit gezwungen. Ich habe aber damals auch schon selbst gearbeitet. Also darum ging es nicht. Aber die hätten dir aber schon immer noch so Geld zugesteckt und so. Nicht, auch nicht? Nee. Ah, da sind sie ja doch pädagogische Schulen. Naja, Sozialpädagogen, klar. Sozialpädagogen sind scheiße als Eltern, um es da mal so zu sagen. Ja, das glaube ich gerne. Es gibt da sogar Studien drüber, dass, also ich weiß nicht, ich glaube 2 von 3 Kindern von Sozialpädagogen nicht allzu viel werden. Ja, ach, davor hat mich ja der liebe Gott bewahrt, wenn es denn ihn gibt. Also sei froh. Das sind so die Leute, die bezweifeln, dass die eigenen Kinder die gleiche Scheiße bauen wie andere Leute Kinder. Da bist du ja dann offensichtlich doch eher in einer quasi gottlosen Gegend groß geworden. Jedenfalls hat er dich nicht vor einem Schicksal als Kind von Sozialpädagogen bewahrt. Nee, weil meine Eltern gar nicht an ihn geglaubt haben. Naja, da wird man selber aber auch Atheist, oder? Also das ist doch eine schlagende Widerlegung der Existenz Gottes, als Kind von sozialpädagogischen Eltern groß zu werden. also in dem Moment, wo ich ihn widerlegen würde, würde ich ihn ja, also wo ich ihn negieren würde, würde ich ihn ja... Quasi akzeptieren. Genau, und darum ja. halte ich mich da mal vollkommen Du denkst, aus. Also eigentlich Gott mit Nichtachtung strafen. Genau, damit ja. sich ein Logikwölkchen auflöst. Ja, gut, na das ist ja eine schöne atheistische Strategie, die du hier beschrieben hast. Und dann bist du aber ausgebrochen und hast gesagt, ich entscheide mich für ein anderes Leben. Ja, und hab halt gesagt, ich will nie wieder was mit euch zu tun haben. Au, so hart? Ja, die war die einzige Möglichkeit, denke ich mal, vor ungefähr 7 Jahren. Und das war's dann zu dem Thema meiner Eltern. Und dann habe ich irgendwie mein Leben selbst gelebt. Und das dann mit dem Umzug gleich verbunden? Ja, der Umzug war schon vorher, also so mehr oder weniger vonstatten gegangen. Nur man, ich bin halt noch oft nach Hause gefahren und liebe Eltern hier und liebes Familienleben da. Und habe dann aber irgendwann gesagt, so geht nicht mehr keine, ich habe keine Lust mehr auf so eine verlogene Mischpoke, also entschuldige meine Ausdrucksweise. Ja. So liebes Familienleben nach vorne und innen drin heißt es nur, mach nie den Mund nach draußen auf. Und ich wollte dann ihnen lieber nichts mehr zu tun haben, um selbst mal zu erkennen, so wo ich mir eigentlich selbst eine Familie aufbauen kann, ja. oder so. Hast du dazu die Hilfe von jemand anders gebraucht oder war das wirklich so eine freiwillige, souveräne Entscheidung von dir? Oder hast du die Kraft dazu gehabt, das selber für dich zu entscheiden und durchzuziehen? Also es war gewissermaßen eine unfreiwillige Hilfe meiner Mutter dabei, die nicht gerechnet hat damit, dass ich diesen Weg gehe, aber die irgendwo so mehr oder weniger sagte, wenn du nicht meine Tochter wärst, dann wärst du eh für mich verloren. Oder vergessen. Und ja. dann hatte ich halt gesagt, na gut, dann vergiss mich. Und jetzt hast du deine Eltern seit 7 Jahren nicht gesehen. Genau. Und sagen wir mal, der Sog dieser Familie oder die Gefahr, dich zu beschädigen, war so groß, dass, sagen wir mal, auch einmal im Jahr gemeinsam Weihnachten hochgefährlich für dich wäre. Ja. Für den Verlauf deines weiteren Lebens. Also das klingt wahrscheinlich recht lächerlich, aber ja, es war so. Ja. Einfach so, weil... ich denke mal, das reißt einfach Sachen wieder auf, die ich einfach nicht brauche. Ohne die ich glücklicher leben kann. Und gibt es dann in so einer Situation, sucht man da Ersatzeltern? Ja. Suche ich heute noch, so mehr oder weniger unbewusst. Und die jetzt tatsächlich in einer Elternfunktion oder sind es dann irgendwie quasi Männer, auf die dann so eine Elternerwartung auch projiziert wird? Also am Anfang hätte ich es gerne mit Männern. Also hätte ich schon gern, glaube ich, auf ältere Männer projiziert. Da hätte ich, glaube ich, mehr Spaß mit gehabt. Aber letztendlich wurden es dann so, also ältere Freunde, sag ich mal, so locker 10, 20 Jahre ältere Leute um mich rum im normalen Freundeskreis, die auch heute noch bei mir im Freundeskreis sind, aber die auch bis zum gewissen Grad wissen, dass ich in ihnen so ein bisschen meine Eltern, also oder ein Stück Eltern, wie es klingt schön, suche. Ja. Denkst du, dass jetzt diese Entscheidung der Trennung von den Eltern endgültig ist oder ja. da gibt es keinen Weg zurück? Keinen Weg mehr, nie wieder. Und haben deine Eltern Versuche unternommen, dich nochmal zu erreichen oder in Kontakt wiederherzustellen? Ach, sie würden ganz gern meinen Bruder über mich aushorchen, aber das gelingt ihnen nicht, weil der selbst kaum was über mich weiß. Also das ist der Einzige, mit dem ich noch so ein klein bisschen Kontakt habe. Direkt Kontakt, also sie wollten mir mal Geld schenken, das habe ich ihnen postwendend zurücküberwiesen. So irgendwie Weihnachten. Und das war es dann aber auch. Also, so, ich denke, Geld ist kein Aspekt, um sich mit irgendjemandem zu verstehen, oder nicht? Ja, und wenn du jetzt so eine Summe ziehst, was überwiegt denn? So eine Art Einsamkeit oder so oder wirklich Empfinden von Freiheit? Empfinden von Freiheit und Erleichterung. Das überwiegt auf jeden Fall. Aber Einsamkeit ist dann trotzdem schon noch präsent? Nö, also ich bin eigentlich mittlerweile ganz glücklich. So mit Freund und Wohnung und allem drum und dran und demnächst wird geheiratet. Wird geheiratet? Ja. Oh, wie lange kennt ihr euch denn? 2 Jahre. Und sind am ersten Tag, wo wir uns kennengelernt haben, zusammengezogen und war auch von Anfang an klar, dass wir für immer zusammenbleiben. Am ersten Tag, wo ihr euch kennengelernt habt, zusammengezogen? Ja. Oh, das beschreibt man nochmal. Scheint ja doch schwer vorstellbar. Wo habt ihr euch denn jetzt kennengelernt? Also wir haben uns kennengelernt in Köln bei Bekannten. Ja. Und haben uns, er war da zum Frühstück und ich war da auch. Ja. Und also gleich an einem Tag beginnt, da habt ihr euch kennengelernt. Ja, ich habe damals noch in Hamburg gewohnt und wir haben uns halt kennengelernt und dann haben wir uns den ganzen Tag über unterhalten und irgendwie bin ich dann mit nach Berlin gefahren zu ihm. Ja. In seine Wohnung. Ja, und da bin ich dann geblieben. Hast du dann da geschlafen? Ja, und dann bin ich noch einmal nach Hamburg gefahren, meine Wohnung aufzulösen Und das war's. Am nächsten Abend nach Hamburg gefahren, um deine Wohnung aufzulösen? Nein, nee. Eine Woche später. Also eine Woche. Du hast dann da erstmal eine Woche da zugebracht? Ja, ich habe also meinen Job dafür hingegeben und alles, aber war erstmal eine Woche bei ihm, dann bin ich aber auch nur, weil ich selbst nur zur Untermiete gewohnt habe, halt einen halben Tag nach Hamburg gefahren, wieder zurück und seitdem, ja, sind wir halt zusammen, wohnen zusammen, leben zusammen. Und wollt ihr Kinder haben? ja, also eigentlich schon. Warten, eigentlich heißt du, aber er nicht, oder wie? Nee. Eigentlich heißt, wir sind uns beide nicht so ganz sicher. Also wir wollen jedes Mal Kinder haben, so lange, bis ich wieder irgendwo ein Gürgrölen höre und dann aggressiv werde, weil das so laut mir in die Ohren grölt. Ach so, ach, die eigenen Kinder grölen noch nicht so laut. Naja. Naja, doch, die grölen auch laut. Also stimmt, wir haben nicht, stimmt eigentlich gar nicht, die eigenen Kinder grölen am lautesten. Ja, und ich weiß nicht, ich wohne hier in so einem Haus, da sind so fürchterlich viele unerzogene Blagen. Oh, die können nicht leise die Treppe runtergehen und eigentlich können die gar nichts aus dem ganzen Dach schreien. Und dann parallel dazu aber immer noch die Angst, dass man möglicherweise auch eine sozialpädagogische Mutter sein könnte. Ja, obwohl, da ich nie in die Richtung aktiv war und auch niemals um Gottes Willen Erzieherin oder sowas geworden wäre, denke ich, ich habe diesen sozialpädagogischen ein ganz gutes Schnippchen geschlagen. Was macht dein Freund? Mein Freund ist im Moment bei der Bundeswehr. Und dann? Dann möchte er eigentlich bei der Bundeswehr bleiben. Ach, ja. Mensch, sind ja doch bizarre Biografien. Ja, vor allem, weil wir eigentlich, bis er zur Bundeswehr gegangen ist, uns noch nicht mal vorstellen konnten, dass er zur Bundeswehr geht. Also eigentlich war er bloß zu faul zum Verweigern. Das ist sehr bizarr, ja? Ey, angetreten, zu faul zu verweigern und zum Schluss hast du einen General als Mann. Das würde mich nicht stören. Obwohl ich eigentlich selbst eher Taz lese oder sowas. Würde mich das überhaupt nicht stören. Katharina, ich danke dir für den Anruf. Okay. Und wünsche euch alles Gute für das Weitere so. Danke. Ja, schöne Hochzeit. Danke. Wisst ihr denn schon, wann ihr heiratet? Wahrscheinlich nächsten Herbst. Oh, gibt's da sicher eine prima Party, oder? Ja, soll ich dich einladen? Ja, dann sag noch mal Bescheid. Okay, mach ich. Okay, tschüss Katharina. Tschüss. So, Kinder, jetzt ist ja wieder eine Sendung zu Ende. Ist eins... der Kollege MC Lücke ist eingetroffen, der Nightflight steht an, bleibt nichts weiter übrig, als mich hier an der Stelle von euch zu verabschieden. Tschüss, hat mir heute so ja direkt halb Spaß gemacht. Ich weiß nicht, ob es irgendjemand interessiert, ob es mir Spaß macht oder nicht, aber Kompliment an euch. Tschüss, hier nochmal Peggy Lee, Is That All There Is, den Song, den der PJ Harvey grandios gecovert hat. Wir werden den sicher in der nächsten Sendung hören. Nochmal von PJ Harvey, hier das Original von Peggy Lee, tschüss. I remember when I was a little girl, our house caught on fire. I'll never forget the look on my father's face as he gathered me up in his arms and raced to the burning building out on the pavement. And I stood there, shivering in my pajamas and watched the whole world go up in flames. And when it was all over, I said to myself, is that all there is to a fire? Is that all there is? Is that all there is? If that's all there is, my friends, then let's keep dancing. Let's break out the booze and have a ball. That's all there is. And when I was 12 years old, my daddy took me to the circus, the greatest show on earth. There were clowns and elephants and dancing bears, and a beautiful lady in pink tights flew high above our heads. There, watching, I had the feeling that something was missing. I don't know what, but when it was all over, I said to myself, is that all there is to the circus? Is that all there is? Is that all there is? If that's all there is, break out the booze and have a ball.